In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Greetings, ihr alten Hurensöhne. Da sind wir wieder, die Dieters von der Tankstelle. So, jetzt ist es soweit. Die erste Folge Dieter ohne eigentlichen Anlass. Ja. Da stehen wir da und sitzen. Manche sitzen auch und wissen im Endeffekt nicht, was wir hier mit uns anfangen sollen. Ich habe ein Kühlpack auf dem Kopf. Ein Kühlpack hat der eine auf dem Kopf, der andere hat nichts an. Der nächste, also ich rede einfach nur noch in Mikrowellenform, habe ich das Gefühl. Und jetzt halt sitzt ihr hier vor eurem Empfangsgerät und denkt euch, das geht ja schon gut los. Aber wir können noch eine Runde Rocket League spielen. Jetzt ja, passt mal auf. Jetzt kommt nämlich mal ich um die Ecke. Pocho, lass den Nationalhymne laufen. Was soll ich laufen lassen? Was? So, Leute. Jetzt reicht's nämlich mal. Scheiße. Wir müssen es mal sagen, wie es ist. Wir haben für euch das ganze Sommerdebakel mitverfolgt und darüber berichtet in den schlimmsten Stunden des Fußballs. Wir haben uns immer rausgequält aus unseren Löchern und haben hier eine Folge Dieter aufgenommen. Der Chris ist ganz einfach mal nach München gefahren und hat die Gutmütigkeit der Bayern auf die Probe gestellt, indem und hat die Allianz Arena kaputt gefahren. Indem er die Parkschranke im Parkhaus bei der Allianz Arena kaputt gefahren hat. Der Pocho ist in die Eifel gefahren, um zu schauen, ob die immer noch deutsch ist. Und er sagt, ja, das ist sie. Und es gibt auch Fußballtalente da. Ich bin mittlerweile so dicht am VfB dran, dass mittlerweile gehen alle Verträge durch meine Hände. Und jetzt kommt's. In ein paar Wochen nehmen wir hier ein Sonderheft auf. 4,5 Stunden. Nicht so ein Taktikgelaber und so ein Scheißdreck. Nee, wir machen's richtig. Wir reden wie wirkliche Fans. Wir setzen uns hin und besaufen uns ordentlich und geben dann Halbwissen ab, dass man so in keiner Fachzeitschrift nachlesen kann. Da könnt ihr mal im Rasenfunk reinhören. Die wissen auch nicht viel mehr als wir. Die können's nur besser ausdrücken. So, und was ihr dafür tun müsst, ist gar nicht viel. Ihr geht jetzt auf patreon.com/dietercast und lasst mal eine müde Mark überwachsen, ihr alten Wichser. Danke. Es muss mal raus. Ja, also manchmal bin ich der Meinung, muss man Dinge auch direkt ansprechen. Zu Beginn einer Sendung. Also, der wahre Despot ist mitten unter uns. Der Fußball-Despot. Enrici. Er ist wieder da. Das sind dramatische Wochen. Was für dramatische Wochen die letzten 7 Tage waren, ne? Das ist unglaublich. Ich habe Kalenderblatt um Kalenderblatt abgerissen. Ereignisreich as fuck sozusagen. Absolut. Oh, Axel Witzel, kommt da oder nicht? Medizincheck ja oder nein? Ich komme auf den Namen Tattoos? Nicht klar. Dybala oder Ronaldo? Dann fällt da muss doch jeder lachen, oder? Keine. Da muss doch jeder lachen bei dem Namen, oder nicht? Dybala? Nein, Axel Witzel. Axel Witzel, ja, aber ich erinnert mich ein bisschen an Otto 2, wenn er von Wiesel Flink berichtet. Weil, ja, der Geldeintreiber war für mich der größte Charakter, den es jemals in einer deutschen Fernsehproduktion gab. Das war ein Otto 1, meinst du? Ja, Otto 1, genau. Ja, der Kreditteil, meinst du? Schark der Kreditteil, ne, wo Otto die Frau auf der Baustelle gefangen hat, war das, ne? War das nicht Sky Dumont, der den... Sky Dumont, genau. Sky Dumont hat seine alte... Der Liebhaber von Gabi Drösel. Der später das Pferd bei Ein schules Manitou gespielt hat. Ja, richtig. Oh ja, das ist richtig. Das war seine große Rolle. Ja, fußballtechnisch interessiere ich mich eigentlich nur noch für den VfB Stuttgart, habe ich festgestellt. Also ist scheißegal, ja. Ey, ohne Scheiß. Also ich muss sagen, mir fehlt an dir, Ricky, so ein bisschen diese erzironische Fanliebe zu Red Bull Leipzig. Ja, das war ein Versuch, über einen schlecht geführten Verein mich hinwegzutrösten. Aber dann habe ich mich ein bisschen an Leipzig rangemacht und habe gehofft, dass alte Gefühle wieder aufflammen würden. Aber also war Leipzig eine Affäre für dich? Nee, nicht mal. Das war mehr so ein Restefick. Also es war wirklich, dass ich damals, als ich in der wunderschönen Stadt Wolfen, jetzt Scheiße, ich habe einen Hirnschlag. Besser bekannt als Wolfen-Bitterfeld oder Bitterfeld-Wolfen, je nachdem, wo man steht. Dann, hatten wir eine große Rivalerie mit, oder wie man das nennt, mit Leipzig. Rivalerie? Was ist das denn? Der hat bei uns mal gespielt, deswegen kam ich gerade durcheinander. Frank-Rivalerie heißt der doch. Frank-Rivalerie. Ey Leute, bei mir sind es 39 Grad. Ach, ohne Scheiß. Bei dir, bei uns nicht, nee. So, und da war es so, dass eigentlich die Wolfener-Fans spinnefeind waren mit Lok Leipzig, den privilegierten Club da von den Stasi-Augustinern. So, und von den Stasi-Augustiner-Mönchen. Genau, da schließt sich der Kreis zur Rivalerie. So, und jetzt ist halt das Problem gewesen, damals war der VfB Stuttgart wirklich so unerträglich als Fußballverein. Was? Dass man gedacht hat, naja gut, jetzt kommen die Leipziger und ich fühle mich ja im Herzen immer noch als Ossi. Und ich freue mich ja sogar, wenn es Ostvereine gibt, die erfolgreich sind und irgendwie vielleicht mal Bundesliga-Fußball spielen könnten. Und es gibt jetzt nicht allzu viele Vereine, die ja nah dran waren. Deswegen habe ich mich so ein bisschen auf die Leipziger Seite geschlagen. Allerdings nur in der Zweitligasaison. Das möchte ich nochmal hier nachtragen. Ich muss aber wirklich nochmal was zu Rasenballsport Leipzig sagen. Ich habe gestern ein Interview von Andy Beck gesehen. Das ist geil. Jetzt bin ich mal gespannt, Pocho, wie du diesen Bogen gesehen? Schlägst. Von Andy Beck, habe ich gesehen. Andy Beck. Und er hat wirklich gesagt, er wurde scheinbar gefragt, man hat die Frage nicht gehört, was denn die Ziele sind. Aber er hat gesagt, naja gut, das ist eine spannende Liga, aber es gibt eindeutig noch Mannschaften, die vor uns sind. Bayern, Dortmund, Leverkusen und Schalke. Also es hat sich halt so angehört, als wäre dann wenn Stuttgart die fünfte Macht nein, ist in der Bundesliga. Nein, du musst das mal anders sehen. Also besonders in den letzten Tagen ist mir aufgefallen, und vielleicht ändert das ein bisschen deine Meinung, dass zwei Vereine, denen ich auf der einen Seite aus, emotionalen Gründen nahestand, weil Stuttgart damals mit Klinsmann, der ja gestern auch Geburtstag hatte, glaube ich, immer so eine Verbindung zu mir hatte, weil ich den Verein toll fand wegen dem Spieler, als ich damals jünger war. Warst du auch Klinsmann-Fan? Ich war riesen Klinsmann-Fan. Ich habe das Tottenham-Trikot immer noch mit der 18. Also und Adrian Knupp, den darf man nicht vergessen. Den darf man nicht vergessen. Ja, genau, der hat auch im ZDF früher viele Zweiter Weltkriegs-Dokus gemacht, ne? Ja, richtig. Ja. Genau der. Und das ist auch der auf Bild.de die ganzen Sportler nachmacht. Auch der, genau. Ja. Stimmt, jetzt würde ich sagen. Ne? Aber weil das so gut macht, ist es mir nicht aufgefallen. Du meinst das... Ach so. Und auf der anderen Seite ist es geografisch bedingt bei mir, dass ich auch immer, auch wenn ich natürlich Gladbach-Fan bin, viel vom FC mitkriege. Ja. Und man darf es ja gar nicht so laut sagen als Gladbach-Fan, aber ich habe ja in den letzten zwei Jahren so ein bisschen Metamorphose durchgemacht, was das angeht, dass ich den FC nicht mehr so abgrundtief grundsätzlich hasse, sondern nur in der Woche des Derbys und findet ja jetzt nicht statt. Und Mach mal noch so einen Seitenhieb. Warte mal ab, wenn es im Pokal-Halbfinale geht. Ich weiß Bescheid. Nee, ich sage auch nichts mehr. Und hatte da immer so ein bisschen Sympathie. Aber wenn ich jetzt gesehen habe, wenn du diese Aussage von Beck, die ich auch gesehen hast, anführst und sagst, es klingt schon ein bisschen überheblich vom VfB Stuttgart, dann fand ich die Aussage des Präsidiums des FCs noch geiler. Die sagten, wir haben uns ja mit Hamburg geeinigt, dass wir den Rest hinter uns lassen und wir wollen Erster werden. Also Demut würde manchen Menschen echt mal ein bisschen gut tun. Ich sehe in Stuttgart auch unglaublich großes Potenzial nächste Saison. Ich habe ja schon mal festgelegt, dass sie so Dritter, Vierter sogar werden. Besonders mit den Einkäufen. Jetzt aber meine Güte, da wird selbst der Ostdeutsche da in Stuttgart wird dem ein bisschen schwindelig. Meine Güte. Aber du hast recht gehört. Dann kommen halt jetzt nicht. Die Tränen, du. Ich glaube, das ist eine funktionierende Truppe. Aber ich habe ja auch schon gesagt, dass Stuttgart eines der ambitioniertesten Projekte ist in der Bundesliga und ich sehe die auch ganz klar unter den Projekt Top 10. Ist immer so negativ behaftet. Ja, das ist auch so gemeint. Ah, so. Ja. Es ist überhaupt nicht sympathisch, was dieser Verein da macht, finde ich. Also tut mir leid. Aber ich finde auch, dass das ein sehr ambitioniertes Projekt ist, gerade mit Castro und auch diesen einen. Wen habt ihr da geholt? Was mit M? Der soll super sein. Pablo Maffeo. Maffeo, genau. Da habt ihr am Sonntag super. Mit einem Journalisten, muss ich ja nochmal sagen, der Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung, habe ich einen Podcast aufgenommen. So weit ist es schon gekommen. Bei VfB, STR. Du gehörst jetzt zur Bourgeoisie. Also ja, im Endeffekt gehört die zu mir. Ja. So, ja. Und der hat gesagt, er geht davon aus, dass Beck die Nase vorne hat und Maffeo erstmal auf der Bank Platz nehmen muss. Ach, hör auf. Da habe ich mich auch gewundert. Und dann hat Maffeo später... Will der eigentlich wieder in Rheinland-Pfalz Bundesminister werden? Ja, da macht jedenfalls alles dafür, dass das was wird. Aber das Ding ist, gleich einen Tag später hat Maffeo mal so richtig aufgedreht und hat sein bestes Spiel bislang im Stuttgart-Trikot gezeigt. Ein großartiges Tor geschossen gegen Başak Şehir oder wie dieser Erdogan-Verein heißt. Das ist wirklich der Haus- und Hofverein von Erdogan. Und da hat er richtig... Haben die Fotos mit denen gemacht? Kann man die kritisieren irgendwo? Nee, aber ich glaube, der Trainer oder der Präsident von diesem Verein, der wollte unbedingt ein Foto mit unserem Präsidenten und da guckt er etwas angenervt, unser Präsident. Also da könnte man schon eine gewisse Distanz feststellen, würde ich mal sagen. Wie heißt der noch? Hunsrück, ne? Unser, Wolle Dietrich. Wolle Dietrich, ja, na klar. Wolfgang Dietrich, ist das dein Präsident? Wolle Dietrich? Ich würde sagen, es ist nicht mein Präsident, aber er hat so ein gewisses Unterhaltungspotenzial. Also deswegen mag ich ihn, weil er halt einfach, er ist lustig und wenn er manchmal so Dinge... Ist er denn lustig, weil er weiß, dass er lustig ist oder weil Nee, das ist so eine behämmerte Art, lustig zu sein. Aber wenn es wirklich darum geht, die Geschicke des Vereins zu lenken, ja, dann fühle ich mich da nicht gut vertreten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mir wünschen, als Profilbild bei Twitter von dir zu sehen, du neben Wolle Dietrich in einem Stuttgarter Kickers-Trikot, auf dem steht mein Präsident. Das Ding ist, Wolfgang Dietrich würde das für Geld wahrscheinlich sogar machen, weil das ist genau der Grund, warum ich mit ihm nicht ganz so zufrieden bin. Ich glaube, das ist ein Mensch, der massiv, aber wirklich massiv vom Geld getrieben wird und ist. Also das ist so. Damit ist er ja eine Ausnahme im aktuellen Fußball, oder? Naja, es gibt aber Leute, die können das ein bisschen besser verkaufen. Wenn man jetzt diesen Frankfurter Präsident sieht, den man kennen sollte, aber dessen Name mir immer entfällt. Der mit den gefärbten Haaren? Das ist der so ein bisschen, ich sag mal, wie so ein klassischer Proletarier rüberkommt, aber sehr sympathisch. Ach, und auch der, mit geilen, ist doch ganz cool. Der ist cool, mit geilen Ansagen, als er da gesagt hat, zum Beispiel AfD-Leute haben bei uns nichts zu suchen. Das ist einfach mal ein geiles Statement, trauen sich ja die wenigsten Vereine, könnten ja 5 Fans weniger kommen. Oder bei Bayern München wäre halt die Arena leer, obwohl, da kommen ja nur Touristen. Wollte ich gerade meinen. Ja, stimmt, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Nee, aber ich finde das eigentlich ganz cool, wenn du so einen Präsidenten hast, ja. Ich meine, ich kann ihm jetzt noch nicht keinen besseren Präsidenten haben, der im Namen schon den König stehen hat, oder? Heißt er so? Bei Gladbach ist es ja Rolf Königs. Ne? Ach, das weiß ich nicht mehr. Ich habe heute euren neuen Podcast gehört, Pocho. Und jetzt reicht es mir langsam. Oh, ja. Die beiden, die gehen einem ja so auf die Nüsse mittlerweile. Also ich dachte, das Problem ist bei Knappi und Fritzi oder wie die da heißen, dass die schon immer mal wieder... Also, ich höre den dann und wann ganz gerne zu, vor allem, wenn sie Interviews führen. Und das macht es für mich so schwierig, diesen Podcast richtig zu verfolgen. Das heißt, du hoffst in jeder Folge auf irgendwas, wo du dann denkst, Mensch, das hat sich jetzt aber gelohnt. Und dann fangen die wieder an. So, los, Knappi, oder wie der heißt. Jetzt machen wir mal schnell hier die Top 3 Tipps bei heißem Wetter. Ja, mein erster Tipp ist die Klimaanlage anmachen. So, und so geht das halt ein fort über 90 Minuten oder eben eine Stunde. Und da denkst du dir halt echt, mein Gott, ey, das gibt's doch gar nicht. Also ich habe jetzt nur ein bisschen vom YouTube-Tagebuch am Tegernsee mitbekommen. Die waren ja auch in... Bitte? Mit ihrem Taxi, mit ihrem Fohlen-Taxi? Ja, ja, sowas. Und dass sie auch bei Puma in Herzogenaurach oder wo das auch immer ist, da waren. Ja. Ist halt immer so eine Vorbereitungssache. Aber bei meinem Verein ist es im Moment so, dass... da ja auch viel gesellschaftlich stattfindet, weil alle meckern ja über den Sommer, nur in Gladbach wollen sie, dass er bleibt. Oh. Ach Mensch. Das kannst du ja wirklich beim Polen-Podcast mitmachen. Ich hätte jetzt gesagt, in Gladbach wird abgerüstet. Das hätte ich nämlich gesagt. Da wird nämlich wirklich zurückgefahren, was nur geht, habe ich das Gefühl. Player? Wieso das denn? Das ist doch der Major Player. Da müssen wir es mal abwarten. Oh, Major Player ist auch gut. Ist gut, ne? Ja. Also noch 2 so Sprüche und wir übernehmen Fums und Krebs. Beide. So, aber ganz ohne Scheiß, wenn der Sommer noch gehen würde. Wäre richtig scheiße. Der geht nicht, der ist super. Ich mag den. Ist ein süßer Boy. Ist das eigentlich auch durch, das Thema? Das ist soweit durch, weil eigentlich alle davon ausgehen, dass er bleibt, was auch die Wechselgerüchte von Patrick Herrmann weiter anheizen, ne? Von Flacco. Bah. Ne? Also Flacco steht auf der Abschluss. Hin? Nachdem Pizarro in Bremen ist, ist kein Platz mehr frei für ihn. Dann wird er wohl, denke ich mal, lass mich raten. In die Champions League wechseln zu Crystal Palace, wie Max Meyer. Ja, alle Themen abgearbeitet, ja du. Ja. Max Meyers Wechsel nach Crystal Palace wäre ähnlich wie der Wechsel von Flacco zu, sagen wir mal, Darmstadt. Aber das sind wirklich so Themenfelder, die wir ja mal kurz links liegen lassen, fast schon, die man in anderen Podcasts ausführlich jetzt erörtern würde. Aber das Max-Meyer-Thema muss ich doch noch mal ganz kurz ansprechen. Das ist schon ein bisschen lächerlich, oder? Ja, also, ist süß, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spieler wäre, der von diesem Roger Willemsen da vertreten wird, würde ich aber direkt kündigen. Ja, ich meine, der macht ja eigentlich anscheinend alles falsch, was man in der Position falsch machen kann. Ne? Ich habe jetzt 2 Personalien mitbekommen, die ich interessant finde. Zum einen hat Shadrach Akolo den Move gewagt, das ist ein Spieler vom VfB Stuttgart, falls den jemand nicht kennt, und hat praktisch die Fronten in Sachen Spielerberater gewechselt und ist eben zu diesem Hampelmann da hingegangen. Und er kündigte dann nach wenigen Tagen, also der Spieleberater, an, ja, Akolo wird man User nicht... Your channel timed out. What? Chris ist weg. Chris ist weg, ja. Jetzt bin ich völlig... Jetzt müssen wir erstmal ganz kurz hier... Akolo warst du dran. Akolo, was schreibt der jetzt hier? Was hat denn der jetzt? Der hat ein Bild geschickt, auf dem PC ist ein Problem aufgetreten. Ja, meld dich an, du Pappnase. Da bekommt der Begriff, mein Rechner ist eingefroren, eine ganz andere Bedeutung, muss ich sagen. Gut, komm zurück, schreibe ich, und dann erzähle ich weiter. Also auf jeden Fall hat der Berater gemeint, Akolo, den wird man nicht wiedererkennen. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, er konnte sich in den Testspielen, die ich bislang gesehen habe, nicht unbedingt, sagen wir jetzt, groß in Szene setzen. Also er war nicht schlecht oder so, aber du erwartest ja so eine Explosion förmlich, vor allem gegen Fünft- oder Sechstligisten. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und dann kommt jetzt auch noch dieses Max-Meyer-Ding. Ich habe da lange die Füße stillgehalten, weil ich immer so dachte, ja, ihr seid alle so schadenfroh, der wechselt vielleicht nur nach Hoffenheim oder sonst irgendwas. Und ich denke mir dann so, aber eigentlich ist das ein geiler Move. Hoffenheim mag jetzt nicht ein mega attraktiver Verein sein, so vom Umfeld her und so. Aber die spielen Champions League, die haben einen saucoolen, also glaube ich, für einen Spieler einen sehr, sehr, sehr guten Trainer, wo du viel lernen kannst. Richtig, ja. Interessant. Das wäre gar kein so dummer Move. Und dann kommt heute die Nachricht mit Crystal Palace und du denkst halt original, Alter, du hast dich sowas von verzockt und verarschen lassen von deinem Berater. Das Schlimme daran ist ja auch, dass dann natürlich Aussagen irgendwie dann auch wieder im Halse stecken bleiben sollten bei solchen Menschen, die von Weltklasse-Spielern zu Weltklasse-Vereinen reden. Und auch wenn ich jetzt nicht jede Woche die Premier League und alles verfolge, sehe ich Crystal Palace jetzt nicht auf Weltklasse-Niveau. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ne? Nein, die sind klassisches Mittelmaß, vielleicht eher sogar Abstiegskampf. Also natürlich kann da auch sowas passieren, dass die mal durch Zufall nach oben gespült werden. Aber im Prinzip ist das so von den Ambitionen her eine klare Verschlechterung. Der hätte auch nach Frankfurt gehen können. Dieses Gerücht gab es ja auch mal kurz. Okay. Und damit meine ich nicht, dass Frankfurt direkt um den Abstieg mitspielt oder so. Aber bei Frankfurt ist irgendwie auch alles drin, von Champions League bis Relegationsplatz gefühlt. Also, ja, aber das hatten wir ja auch schon vorher besprochen, dass die Nähe der einzelnen Vereine zueinander, besonders im Mittelfeld der Bundesliga natürlich sehr groß ist, und so ist es auch in anderen Ländern. Ne? Und da hast du ja noch größere Vereine. Da hast du ja auch noch Vereine, die, besonders in England fällt mir das immer wieder auf, wenn ich gucke jetzt nicht jede Woche, aber ich gucke mir die Tabelle so jede Woche an, wenn die und die Ergebnisse und so weiter. Und wenn ich dann sehe, dass Vereine da in England meiner Empfindung nach und meines Empfindens nach auch viel schneller von einer Saison auf die andere ganz hoch und ganz tief fallen können. Das ist noch mehr als in der Bundesliga der Fall. Da ist es manchmal ein Ausreißer oder so, der dann schlechter ist als in der deutlich besser oder schlechter ist als in der Vorsaison. Aber in England sind das auch schon mal 3-4 Vereine, was das natürlich auch interessanter macht irgendwo. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so 100% beurteilen, weil ich bei The Zone eigentlich nur bei Spielen einschalte, die ich wahnsinnig attraktiv finde. Also so Premier League. Aufgrund des Spielermaterials oder aufgrund der Vereine? Ja, so die Namen halt. Dann, wenn Chelsea, also eben die großen Clubs, wenn die spielen, klar, da schalte ich meistens hin und mir fehlt dann die Zeit für die anderen Spiele. Und dann gucke ich mir so Zusammenfassungen an und spätestens nach der zweiten Zusammenfassung hänge ich am Handy und kriege nichts mehr mit. Das ist halt, also da fehlt mir einfach die Möglichkeit, mich komplett auf diese Liga einzulassen, obwohl ich die wirklich interessant finde. Genauso wie die spanische Liga natürlich. Aber es ist halt ein Zeitproblem. Also du hast halt eben nicht jeden Tag 2 Stunden Zeit, um dich alles nachzuholen davon. Ja. Ich habe zum Beispiel, da freue ich mich sehr, das kann ich ja auch nochmal teasern, ich weiß, es ist jetzt hier ein blödes Podcast-Dropping, aber das muss ich jetzt machen. Und zwar werde ich diese Woche noch mit jemandem sprechen über die Aussichten des VfB Stuttgart, der so sehr, sehr taktisch oder ein gutes taktisches Verständnis hat und so. Da bin ich auch mal gespannt, was der so sagt, nicht unbedingt nur zum VfB, weil da kann ich mir selber viel herleiten, aber auch so, also was andere Vereine angeht, wo wir wieder bei dem Thema sind, Beck sagt, durch die Blume durch, der VfB ist vielleicht unter den Top 5 und es gibt aber viele Stuttgarter Spieler, die sagen, hey, lasst uns erstmal die 40 Punkte irgendwie zusammenkratzen. Mhm. Weißt du, also ich glaube wirklich, dass das gar nicht so unrealistisch ist, dass man mit beiden Aussagen über die Saison kommt sozusagen. Weißt du, also ich kann mir gut vorstellen, dass du, selbst wenn du nicht überragend unterwegs bist, trotzdem immer ja irgendwo zwischen internationalem Geschäft und kurz vorm Abstiegsstrudel stehst. Also das kann ich mir schon vorstellen. Der Start ist halt wie immer enorm wichtig, glaube ich. Ja. Der Start ist bei jedem Verein in jeder Saison wichtig. Nur glaube ich halt auch, dass durch die Verstärkungen bei Stuttgart, im Gegensatz zur letzten Saison, wo es ja auch in der Rückrunde schon sehr gut lief, der Verein halt stärker geworden ist, als er in der Rückrunde war. Und, in der Breite, ja, da gebe ich dir recht. Also die Breite ist ja wichtig im Laufe der Saison. Es ist richtig, aber es ist sehr schwierig, natürlich dann auch Leute wie zum Beispiel Christian Gentner oder auch andere Spieler dann ja mit der Situation vertraut zu machen, dass sie vielleicht jetzt nicht erste Wahl sind. Ja, ja. Also gerade Leistungsträger der Rückrunde, die da mit guten Leistungen ganz einfach dafür gesorgt haben, dass Stuttgart auf Platz 7 gelandet ist, denen dann mitteilen zu müssen, hier, wir haben jetzt den Maffeo auf der rechten Seite, der hat uns 9,5 Millionen gekostet, der spielt halt jetzt, also so wird es wahrscheinlich nicht ausgedrückt werden, aber du weißt, denke ich mal, was ich hinaus will. Ja, klar, das ist natürlich dann ist immer eine schwierige Situation, deswegen machen sich ja dann auch viele, das ist eine ähnliche Situation, die du in Gladbach jetzt auch erfährst, mit einem Patrick Herrmann, finde ich halt. Ne, da wird auch gesagt, durch die Gladbach stellt ja das System um, so wie es aussieht, auf 4-3-3, was meiner Meinung nach sehr überraschend ist. Und dann hast du natürlich dann auf der Position, hat Herrmann auf einmal 2-3 Leute vor sich. Und wenn man einfach mal 3-4 Jahre zurückgeht, war das mit die Identifikationsfigur im Verein. Und trotzdem hast du da keinen Anspruch drauf, gegebenenfalls, in diesem schnelllebigen Geschäft, wie es jetzt im Moment halt ist. War das die Verletzung, die ihn so aus der Bahn geworfen hat? Ja, würde ich schon sagen. Würde ich schon sagen, dass es darauf zurückzuführen ist, weil er natürlich dann auch durch die Verletzung die unglaublich starken Momente verpasst hat. So, ich zieh mal den Dieter wieder rein. Ja. User was moved to your channel. Und dann hat sie halt gesagt, dass ich einfach weitermachen soll untenrum. Okay. So, Chris ist wieder da. Er ist natürlich nicht da. Er hat wahrscheinlich jetzt das Mikrofon ausgesteckt. Nee, ist alles da gut. Ist er doch. Ja, hallo. Die Maschine ist überhitzt. Langhagen. Echt? Ist es wirklich ein Hitzeproblem bei dir? Ich podcaste wirklich am Limit. Dass du deinen Rechner einfach in den Kühlschrank stellst. Ja. Gut, hätte man das geklärt. Ja, wir haben gerade so ein bisschen darüber, wir haben einfach Scheiße erzählt. Also wir können es abkürzen. Ach so, über wen ging es denn? Über Stuttgart-Gladbach. Ja, das waren so Themengebiete. Habt ihr das mit dem Vidal mitbekommen? Natürlich habe ich das mitbekommen. Ich war selber überrascht. Ich gucke mir den UFC-Countdown an für die nächste Event und auf einmal steht da Ricky Palm Dieter Cast. Da habt ihr aber alle Augen gemacht, wa? Mann. Ja. Wie kam es denn dazu? Hast du da auch eine E-Mail zugekriegt? Ja, ich stehe mit so einem Typen schon lange im E-Mail-Kontakt mit der UFC, okay. Da mit so einem Heinz. Ich kann dir sagen, wie der heißt, pass auf. Chris ist bestimmt auch total interessiert, wie der heißt. Chris, soll ich dir auch sagen? Ja, unbedingt. Okay, halt dich fest. Mahlzeit. Ort heißt der. Ort Tread. So heißt er. Er hat jetzt geschrieben, hi Ricky, here is the link to the countdown 227. See your footage at 1706. Thanks again for your help. I really contributed to the great show for all the fans. Ja, fuck you. Also macht er noch Werbung hier für das Event. Und ich krieg noch gut. Ein Gutschein für das Event. Einen Abrissgutschein kriegst du. Nee, ihr könnt halt da so umsonst gucken einmal. Aber ich sah ja eh nicht. Also von daher, ich bin ja immer noch, ich habe immer noch diesen komischen Presseaccount aus irgendwelchen Gründen, der nicht mehr weggeht. Ich traue mich aber auch nicht, dass ich mich auszuloggen, weil ich habe Angst, sobald ich mich einmal auslogge, dass es danach nicht mehr funktioniert. Ja. Nee, ich wollte es nur, ich hab mich schon gefreut, als ich zum ersten Mal dann nach meiner großen Ricky-MMA-Zeit plötzlich da in Erscheinung getreten bin. Es hat mich schon irgendwie ein bisschen, fand ich geil. Hat sich ein bisschen untenrum geil gemacht. Aber Vidal, das verstehe ich nicht ganz, Chris. Der verlängert seinen Vertrag, um dann verpflichtend gekauft zu werden für 30 Millionen. Habe ich das richtig mitgekriegt? Genau, Inter Mailand hat wohl nicht genug Kohle. Oder beziehungsweise darf nicht so viel ausgeben wegen des Financial Fair Plays. So. Und jetzt wird man Vidal bis zur nächsten Saison ausleihen. Danach wäre er ja ablösefrei. Deswegen haben diese sich wohl darauf geeinigt, dass Bayern mit Vidal noch ein Jahr verlängert. Nein, das ist falsch. Ich kann es dir erklären. Entschuldigung. Das ist ganz einfach. Du darfst keine Spieler verleihen, dessen Vertrag ausläuft. Das ist nicht erlaubt. Wo ist denn da der Unterschied zu dem, was ich gerade gesagt habe? Dass ich es nochmal anders gesagt habe. Das ist eigentlich der Unterschied. Du hast doch gesagt, die machen das deshalb, damit sie jetzt nicht die Ablösesumme bezahlen müssen. Ja, machen sie ja auch. Ja, aber sie dürfen ihn gar nicht verlängern, ausleihen. Das mag ja sein, nichtsdestotrotz dürfen sie gar nicht 30 Millionen ausgeben. Das will ich nochmal nachprüfen. Ja, dann mach mal. Rufe ich mal einen von diesen ganzen Journalisten an, die ich mittlerweile kenne. Einen von der UFC und einen von der Stuttgarter Nachrichten. So, ihr sag mal, kennt ihr diesen Maurizio Sarri? Den neuen Trainer von Chelsea. Nein, das stimmt nicht. Ist meine neue, ist meine neue Aufgabe, Martin. Ja. Chris freut sich schon ja, auf die nächste schwer. Folge. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Ich will das jetzt auch mal genau wissen mit dem Vidal. Erstens mal möchte ich von dir jetzt mal wissen, wer den mentalitätsmäßig ersetzen soll. Jetzt mal ohne Scheiß. Keiner. Er ist ja ein ganz wichtiger Spieler für, man hat es ja auch, denke ich mal, so ein bisschen in der entscheidenden Phase vielleicht genau. Dann gegen Madrid gesehen, dass es ist vielleicht jetzt nicht der geilste Fußballer rein technisch und so, aber es ist schon ein enorm wichtiger Spieler. Aber das ist ja genau der Charakter, der in der Endphase, ich sag das so entschlossen, weil ich eben auch politisch gerade sehr entschlossen bin. Nein. Jetzt hör doch auf, Pocho. Nee, in der Endphase der letzten Saison hat gerade so einer gefehlt, der da auch mal zwischengeht, ne? Der so ein ganz klassischer Jeremies. Hat er einfach gefehlt. War nichts. Da war Thiago, der hat da schön gespielt, aber kam nichts bei rum. Und Leon Goretzka, den hat man ja jetzt geholt für die Position. Es ist ein guter Mann, auf jeden Fall. Super jung, talentiert, aber der ist jetzt auch nicht der Typ, der da mal dazwischen geht. Da weißt du, was mich so wundert? Man hat doch den Vidal genau deswegen geholt, weil man auch nicht so einen Typen hatte richtig, bei Bayern München. Richtig. Und jetzt richtig. Lässt man den wieder ziehen und hat im Endeffekt immer noch, also hat dann wieder keinen. Nö, ich hätte auch Thiago höchstwahrscheinlich weinenden Auges verkauft und mit Vidal noch ein Jahr verlängert. Also der ist ja 31, halt deshalb, ist er jetzt, oder? Also wenn du für, ich meine, das Ding bei Thiago ist halt, wenn jemand bereit wäre, diese 80 Millionen zu bezahlen, dann gehe ich da mit deiner Aussage, ja. Aber wenn es weniger wäre, dann, also in der heutigen Zeit, dann würde ich ihn nicht unbedingt gehen lassen. Also weißt du, wenn da jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, wir zahlen höchstens 60 oder so. Oh, ist ja, ja fast schon lächerlich, wenn du siehst, was für Spieler in der Premier League für 60 Millionen über die Datentheke gehen. Also dann behält man ihn vielleicht dann doch lieber. Absolut richtig, ja. Ja, nee, also das wäre natürlich die Ideallösung. Vor allen Dingen die ganzen Ideallösungen, die ich da letzte Woche schon angesprochen habe, die scheinen ja jetzt zu platzen. Kein Verkauf von Boateng und kein Kauf von Pavard. Ne, wir haben da schon mal unter der Woche, hört ihr mich noch? Hallo? Ja, ja. Alles hört ihr mich noch? Das Kühlkissen ist mir gerade auf den Penis gefallen. Was? Hallo? Was? Ja. Das gibt's ja gar nicht. Wir haben ja unter der Woche schon mal in unserer Power-WhatsApp-Gruppe darüber geredet, oder ne, dass ich nicht verstehe, warum PSG nicht Pavard holt. Der ist erst mal 8 Jahre jünger als Boateng und ähnlich talentiert und ist Franzose und so. Ich verstehe es einfach nicht. Und ja, meine Erklärung war ja, also ich weiß natürlich nicht, ob das zutrifft, aber ich habe mir halt so gedacht, okay, die wollen halt einen fertigen Weltklasse-Spieler oder sagen wir mal zumindest internationale Klasse. Ich will jetzt nicht so weit gehen und Boateng nicht mehr die Weltklasse zusprechen. Haben sie das den nicht mit Thiago Silva? Ja, klar, aber warum sollen sie sich jetzt einen Spieler holen, den sie noch an das große Business sozusagen ranführen müssen? Ich meine, Pavard hat zwar eine gute Weltmeisterschaft gespielt, aber aus meiner Sicht hat er die in Anführungsstrichen größten Probleme im Halbfinale und Finale gehabt. Das war jetzt nicht, dass er da ein Totalausfall war, aber dann war es halt eben nicht mehr ganz so überzeugend. Ja, es war immer noch okay. Aber trotzdem, es fehlt ja noch so ein bisschen der Nachweis, dass er wirklich auf Champions-League-Niveau mithalten kann. Und ich jetzt als junger Spieler würde mir da dreimal überlegen, ob ich da zu Paris gehe, weil die haben, denke ich mal, wenig Probleme damit, dich auch einfach draußen sitzen zu lassen und dann später zu verramschen. Also da gibt's andere große Talente, die diesen Schritt schon versucht haben und dann auch ja auf der Strecke geblieben sind. Also hört sich plausibel an. Absolut. Es ist ja auch nur ein Erklärungsversuch. Also ich gebe dir recht. Also wenn du willst ja eigentlich als Paris so einen französischen jungen Spieler, der eigentlich wirklich momentan in aller Munde ist und wie gesagt gerade Weltmeister geworden ist, das willst du ja eigentlich. Also ich gebe dir ja im Prinzip schon recht. Ich versuche nur eine Erklärung zu liefern, warum es vielleicht daran scheitern könnte. Oder, was man auch noch berücksichtigen muss, vielleicht gibt es wirklich schon den unterschriebenen Vertrag in München für 2019 und es geht jetzt letzten Endes nur noch darum, ob er 2018 schon wechselt oder 2019. Das weiß man natürlich auch nicht. Ja, ist eigentlich die einzige Möglichkeit, oder? Dass es diesen unterschriebenen Vertrag, wo auch immer, ich will jetzt München gar nicht so exklusiv dahinstellen, aber dass es vielleicht einen unterschriebenen Vertrag schon gibt, weil diese Denkweise von Chris kann ich schon hundertprozentig nachvollziehen, dass warum Pavard nicht nach Paris geht, wenn sie sagen, okay, der ist genauso gut oder vielleicht sogar besser, ist jünger, ist ein Franzose, den man noch besser machen kann und der auch für sich selber natürlich dadurch viel mehr im Fokus der französischen Öffentlichkeit stehen würde, was ihn natürlich auch in der Nationalmannschaft dann weiterhin da besetzt. Und das wäre der stärkere Move vielleicht. Ich weiß aber auch nicht, wie die Wahrnehmung der französischen Presse etc. auf deutschen Fußball oder deutsche Fußballvereine wie den VfB Stuttgart ist. Das kann ich auch nicht sagen. Ja, das Ding scheinbar ist, groß genug, dass er Stammspieler bei der WM wurde, oder? Ja, ja, ja. Also das wird sich schon drum gesprochen haben, glaube ich, mittlerweile. Ich denke auch. Nee, aber also, was mich relativ sicher macht, dass es irgendwas Unterschriebenes geben muss, ist die Aussage von Reschke, der meinte, Pavard wird 2019 definitiv wechseln. Das hat er ein paar Mal gesagt, so im Rahmen der Weltmeisterschaft und auch davor. Und das, also, oder beziehungsweise den Verein verlassen, weil er möchte Champions League spielen. Und man plant so dann dieses typische Gelaber, man plant für diese Saison noch voll mit ihm und etc. Aber er hat sich da dann sehr konkret ausgedrückt, dass Pavard 2019 wechselt. Und das würdest du ja eigentlich nur dann machen, wenn du das Thema mehr oder weniger dann schon unter Dach und Fach gebracht hast. Weil ein Jahr im Fußball, da kann so viel passieren, schwere Verletzungen oder sonst irgendwas. Ausstiegsklausel hin und her, also wir haben ja alles schon erlebt. Da spreche ich nochmal Max Meyer an. Da hieß es ja auch, der wird bei Real Madrid Luka Modric beerben. Jetzt ist es halt bei Crystal Palace, weiß ich nicht, Thiago oder nee, Diego, so hieß er, der von Bremen. Hallo? Ja. Ihr könnt einfach ruhig sein, wenn ich mit der Stimme runtergehe, so geht das im Podcast. Ach, der eine geht mit der Stimme runter, der andere geht mit der Stimme hoch. Da hatten wir in den letzten 8 Jahren auch große Probleme mit, dass es bei uns immer die großen Gesprächslöcher gab, genau. Stimmt, einfach mal Stille genießen. Ja, und auch mal mit dem zufrieden sein, was man hat und nicht, was man will. Oh. Ja, also in meinem Lieblingsfilm hieß es ja immer, die Kindheit ist dann vorbei, wenn du weißt, dass du stirbst. Ich habe mittlerweile mir Peter darüber Pan? Gedanken gemacht. Ich glaube, die Kindheit ist dann vorbei, wenn du weißt, dass dein Leben nicht so läuft wie das von Barney Stinson oder wem auch immer. Oh, Matthew Mother fand ich immer scheiße. Ach Mann, du hast doch keine Ahnung. Ja, also möglicherweise. Hast du, das guckt einer Preacher von euch? Das ist super. Ich habe das immer geguckt zum Einschlafen, How I Met Your Mother. Also das fand ich immer sehr, sehr, eine schöne Länge. 20 Minuten war ich müde, zack, aus. Aber irgendwann bin ich auch ausgestiegen und gucke jetzt immer dieses Seinfeld. Na? Seinfeld ist Seinfeld. Auf Netflix hier, wie heißt denn das nochmal? Netflix habe ich doch. Drinking Coffee with Comedians Drinking Coffee in Driving Cars oder irgendwie sowas. Das da habe ich gestern, kennt ihr, bei Apple Music gibt es so ein Exklusiv-Video-Rahmen, da fährt so ein Typ, so ein recht charismatischer, dicker Typ mit Stars, ja, Auto. Ja, natürlich, Carpool, das ist ganz cool und singt. Darüber und das haben wir doch geredet. Mit Will Smith fand ich ganz witzig. Oh, das fand ich nicht abgefallen. So schön. Nee? Ich mag Will Smith nicht. Will Smith magst du nicht? Nee, den mag ich nicht. Weil er Scientologe ist? Das Nö, der Kindheit. Ist mir einfach unsympathisch mittlerweile. Ich kann es nicht richtig an irgendwas festmachen. Es ist irgendwie so, hab keinen Bock mehr, dass ein 60-Jähriger mir so ein Das ja, Alter so ist ein wirklich Teenager so eine komische vorspielt. Sache bei Will Smith. Ne? Man muss ja so sehen, der ist jetzt älter als Onkel Phil, als die angefangen haben, Prince von Bel-Air zu drehen. Ja, aber er tritt immer noch so auf, als wäre er halt so ein sag mal, so ein Teenager oder so ein von mir aus Mitzwanziger oder sowas, das ich weiß nicht, ich möchte jetzt auch gar nicht einen Grund finden für, braucht den halt einfach nicht, fertig. Ist ja nicht schlimm, gibt ja genügend andere, die man toll findet. Jackie Chan und Will Smith sind die größten Kindheitshelden meiner Kindheit. Jackie Chan, okay, da bin ich auch nicht drauf klargekommen. Doch zu alt für, viel zu alt für. Ich überlege gerade, ich glaube, ich fand nur die Rush-Hour-Filme gut. Beziehungsweise eigentlich nur ihn. Warte mal, es gab dann nochmal. Nee, das war ein anderer. Wie hieß also der nochmal? Also Jackie Chan war nur in einem Film gut und das war auf dem Highway ist die Hölle los. Ja, mit Mike Krüger und Tommy. Ja, genau. Das ist sowas, da rege ich mich drüber auf. Alles wird neu verfilmt, aber auf dem Highway ist die Hölle los mit einer Hauptrolle von, sagen wir mal, Hauptrolle würde spielen Leonardo DiCaprio und genau, das und Mike Krüger. Leonardo DiCaprio und Mike Krüger auf dem Highway ist die Hölle. Das hat doch nichts mit Mike Krüger zu tun. Ich rede doch nicht von zwei Supernasen tanken. Super das weißt du so. Doch gar nicht, Pocho. Ui, das weiß ich nicht. Also, Pocho, jetzt pass mal auf. Ja. Auf dem Highway ist die Hölle los. Ja. Hat ein IMDb-Rating von 6,2. Ja. Da kann man nicht nochmal auflegen. Doch, das kann man. Nein, das ist einfach zu schwach. Weil das ist so ein toller Film. Der ist so toll. Das ist auch nicht meine Creme de la Creme des Red Packs spielt damit und alles. Also, was willst du denn mehr? Ja, Frank Sinatra? Ist auch ja, spielt im zweiten Teil mit. Nein. Ja, und Davis Jr. und so, die sind alle dabei. Ja. Das ist ein Film, den man mal gesehen haben sollte, aber das ist auch so relativ. Ich meine, mittlerweile gibt es so viel Scheiße und man findet kaum Zeit, das, was neu rauskommt, irgendwie zu gucken. Ja, aber man muss sich da, genau aus diesem Grund muss man sich auf alte Sachen beziehen und da wirklich Favoriten haben. Und B, muss man neue Sachen wirklich so fein ausfiltern, dass was richtig Gutes bei rauskommt. Da kann ich, wie gesagt, nur Preacher empfehlen. Super. Man muss Steuern zahlen und man muss sterben. Mehr muss man. So. Chris ist wieder überhitzt, oder was? Da ist er wieder. Ja, nee, also ich weiß auch nicht. Also diese ganzen neuen Sachen, die sind mir auch fast schon... Dann also ich muss auch wirklich sagen, dass Netflix ein Qualitätsproblem hat, diese ganzen Filme. Ich finde, das ist alles so scheiße. Ich habe diesen Extinction gesehen jetzt vor einer Woche. Ach, die Filme? Okay, ja, die, alles klar. Ja, ich kann keine Serie mehr gucken, ich bin raus. Nee, ich guck eigentlich immer nur Dokumentationen und dann so Comedians, beziehungsweise Stand-Up-Programme. Und da komme ich schon nicht ansatzweise hinterher. Ich weiß gar nicht, wie das die Leute machen, die über Serien erzählen, die Filme noch angucken und dann noch die ganzen Dokus. Es ist einfach gar nicht machbar, wenn du nicht arbeitslos bist. Wenn ich auf der Arbeit höre, wie die Leute die Serien, die Staffeln wegknallen, da frage ich mich, wie in Herrgotts Namen geht das? Und da haben die Menschen auch noch Kinder. Da frage ich mich, wie geht das? Ja. Wie? Oh ja, habe ich mal Staffel 1 bis 4 in einer Woche geguckt, da und da. Das ist völlig unmöglich. Ich gucke seit Januar Bosch. Bosch auf Prime und ich bin bei Folge 3. Bosch fand ich jetzt nicht so interessant. Ja, weil du aber auch immer nur Siemens-Produkte hattest. Ich habe jetzt Weißensee mal geguckt, weil das so viele Ossis mir empfohlen haben. Was denn? Weißensee. Und das ist so eine Geschichte praktisch über die 80er Jahre in der DDR und über eine Stasi-Familie. Und natürlich verliebt sich der Sohn des Oberstasi-Heinis in die Westdeutsche. Tochter des größten Systemkritikers, beziehungsweise der größten Systemkritikerin. An und für sich ist das mal ja fast Romeo und Julia. Genau, darauf wollte ich hinaus. Das beschreibt es exakt, nur nimmt das dann zu viel Schnulzcharakter inzwischen an. Also es gibt immer mal wieder so kleine Momente, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt haben sie es begriffen, jetzt gehen sie in die richtige Richtung, jetzt machen sie das mit dem Material, was möglich wäre. Und dann kommt halt wieder sowas, dass von dem Bruder, ja, also von dem Typen, der Bruder, die Frau, trockene Alkoholikerin, trinkt mal einen Schluck und überfährt dann wieder einen Fahrradfahrer, der dann querschnittsgelähmt ist. Also dann nimmt das immer so merkwürdige dramatische Züge an, die irgendwie so gezwungene Dramatik. Ja, das geht einem dann auf den Sack. Also da hast du keinen Bock drauf. Das ist kein Nebenhandlungsstrang oder sonst irgendwas. Es ist halt einfach nur, wir müssen hier auch nochmal irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, weil Spannung ist es ja nicht. Es ist halt einfach. Nee, auf die Tränendrüse drücken auch. Aber auch nicht. Es funktioniert ja gar nicht. Also es ist ja einfach nur, das hält einfach alles nur hin. Ich denke mir so, wenn man das in 3 Folgen erzählen würde und nicht in 6, also eine Staffel, dann wäre das wahrscheinlich sogar richtig gut. Und so ist ja, es ja, das halt ist aber doch so bei vielen Produkten dein Problem, dass du sagst, dass man vieles kompakter gestalten sollte. Das war ja bei den langen Raw-Ausgaben auch schon der Fall und so. Wild Wild Country ist da auch ein gutes Beispiel. Das ist ja wirklich wahnsinnig interessant. Auf Netflix eine Doku über so eine Sekte, die in die USA gekommen ist und einfach mal so ein Land unterjocht, muss man fast schon sagen, und da so merkwürdige Gesetzeslücken ausnutzt, um da praktisch ihr eigenes Land zu gründen und da zum Beispiel klingt irgendwie nach Reichsbürger meets Far Cry 5. Ja, es ist Far Cry 5 trifft's fast schon eher. Also da in diese Richtung ist es aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das Problem ist halt, dass diese Serie diese Doku-Serie so enorm in die Länge gezogen wird, dass du irgendwann einfach mürbe bist und also ich weiß ja, keinen Bock mehr hast. Ihr seid ja beide, glaube ich, ausgestiegen bei Walking Dead, ne? Ja. Aber ich warte noch, bis bei Netflix weitergeht. Ach so, okay, aber es ist auch so, dass die letzte Staffel, ich will da nicht spoilern oder sowas, keine Sorge, aber die 5. Staffel steigt Rick aus, das kannst du ruhig spoilern, weil die Serie so scheiße ist, da kann ruhig jeder jetzt uns hassen. Nein, das meine ich nicht. Ich meine nur damit, dass die letzte Staffel halt auch gefühlt unglaublich in die Länge gezogen wurde, was man auch in 2, 3 Folgen hätte erzählen können. Aber diese Tiefen hat eine Serie, die lange läuft, halt immer. Ja, also, dann setz sie doch ab, Mann! Nee, eben nicht. Die wird ja manchmal dann auch besser. Warum aber sollst du jetzt? Manchmal. Pocho, jetzt kommst du mit Deep Space Nine oder was? Jetzt Pocho, zum Beispiel. Krieg Sprühstuhl. Bei Walking Dead habe ich wirklich das Problem, dass in dieser berühmten Negan-Staffel, nenne ich es jetzt einfach mal, also als man so lange darauf gewartet hat, wie es jetzt weitergeht, wen erschlägt er etc., das startet dann nochmal richtig gut, da gibt es nochmal 1, 2 gute Folgen, ich glaube sogar nur eine, und dann verfällt diese Staffel in so einen ewigen Monolog, den man fast nicht mehr ertragen kann. Und man gebe ich dir recht. So auf die letzte Folge hin, Und zwar nicht, weil alles so spannend ist, sondern weil man jetzt endlich wieder ein bisschen Action sehen will und dass die Handlung ein Stück weit weiter gedreht wird. Und das ist echt zermürbend und das darf eigentlich nicht sein. Also früher fand ich halt diese Reise durch dieses kaputte Land so interessant. Und jetzt versuchen sie halt ständig alles auf so einen Mega-Fight am Ende einer Staffel irgendwie auszurichten und das geht mir auf den Sack. Also da muss ich auch sagen, das gucke ich mir wirklich nur an, wenn ich irgendwie Langeweile habe und nicht mehr, weil ich jetzt tierisch Bock drauf habe. Und ich bin der Meinung, man hat da irgendwie den Zeitpunkt verpasst, die Serie zu beenden. Also es gab mal so einen Moment, da hätte man das vielleicht eher machen können. Also erstmal ist die Geschichte ja noch lange nicht ansatzweise fernsehmäßig erzählt, was jetzt schon comicmäßig erzählt ist. Zweitens glaube ich, dass Walking Dead folgendes Problem bei der Wahrnehmung unter Leuten wie uns einfach hat. Durch die Möglichkeit, heutzutage richtig erfolgreiche, gute Serien, ich nenne jetzt mal ein Beispiel Breaking Bad oder Sopranos oder irgendwas, sich auf einen Rutsch angucken. Sabrina total verhext. Bitte? Oder Sabrina total verhext oder Blossom oder sowas. Hm. Oder auch mal SpongeBob. Ne? Man hat mittlerweile die Möglichkeit, alles in einem Rutsch zu gucken. Walking Dead kann man natürlich noch nicht in einem Rutsch gucken, weil es eine aktuelle Serie ist. Ich gucke es immer in einem Rutsch, weil ich gucke es auf Netflix. Ja, aber du kannst es noch nicht zu Ende gucken. Breaking Bad kannst du zu Ende gucken, kannst von Anfang bis Ende gucken. Ja, aber da hatte ich ja trotzdem, da war es ja viel schwerer, mich bei der Stange zu halten, weil ich keine Pausen, also ich könnte mir Pausen nehmen, aber wollte ich gar nicht. Ich wollte ja immer weitermachen. Also es gab ja nie den Moment, wo ich sagen wollte, jetzt wird's ein bisschen schwach, jetzt lass ich es mal links liegen. Nee, das habe ich, ich weiß noch, Chris, da haben wir damals, glaube ich, dieses berühmt-berüchtigte Geheimprojekt gemacht. Und da habe ich das wirklich innerhalb von 6 Wochen alles mit einmal weggeguckt. Und dann gab es noch die letzte Staffel. 6 Wochen, für viele wird das natürlich völlig lächerlich klingen. Für mich ist das wirklich ein Ultramarathon letzten Endes, den ich da absolviert habe. Aber das hat mich ja total bei der Stange gehalten. Und Breaking Bad kommt aber auch aus einer ganz anderen Zeit. Das Sopranos kommt auch dazu. Breaking Bad sind aus einer anderen Seriendynastie, die haben das bereitet, die haben Serien zu dem gemacht, was es heute ist. Ja, ja, richtig. Und Serien sind heutzutage leider auch qualitativ, wenn sowas wie Stranger Things oder Game of Thrones natürlich qualitativ wirklich super ist. Aber das ist doch jetzt irgendwie nur noch, Serien sind in meiner Wahrnehmung auf jeder Party, auf jeder Grillfeier oder so, ist das nur noch ein Definieren von sich selbst. Ja, ja. Bei Prime habe ich wieder die Exclusive Showtime-Serie habe ich geguckt, die musst du wirklich mal gucken, die gucke ich mal mit der Jodie. Aber ich glaube, das kommt bei dir so an. 4 Folgen am Stück geguckt und dann denkst du nur, ja, okay, du hast in irgendeiner Nische geguckt, könnte halbwegs interessant sein, der Klappentext, kennt noch nicht wirklich jeder die Serie, aber geh mir nicht auf den Sack. Aber es kommt, glaube ich, bei dir nur so an, Chris. Bei jedem Grillfeier geht mir das so. Ja, aber das kommt bei dir, glaube ich, nur so an. Weil, wieso? Weil ich glaube, dass halt Netflix, also bei Netflix, finde ich, merkt man es am brutalsten, sich enorm auf den Konsumenten einschießt. Deswegen kann es natürlich sein, dass zum Beispiel der Tussi, die du gerade hervorragend nachgemacht hast, muss ich nur mal sagen, Sachen angezeigt werden, die für dich halt wirklich so in den Untiefen des Netflix zu finden sind. Und dann kommt einem das wirklich so vor, wie kann man denn sowas finden? Ich habe das manchmal mit so ganz merkwürdigen Serien, ja, dass mir auf einmal so Serien angezeigt werden und die haben dann auch eigentlich ganz coole Cover. Dann klicke ich das so mir an und dann ist das so wie so NTV-Gefängnis, wie nennt man das denn eigentlich, Fake-Doku-Serien, die aber noch viel schlechter gemacht sind. So. Also es ist, frage ich mich auch, wie kommt das denn bei mir ins Netflix rein? Aber manchmal finden diese merkwürdigen Serien plötzlich, Du musst ja so sehen, jemanden. Dass es sind ja auch viele Sachen, du guckst dir einmal einen Link an, den dir irgendjemand geschickt hat und schon hast du das überall auf YouTube zum Beispiel mittlerweile. Ja. Ne, also ich kann mich, bei mir gibt's da ein Thema, da hat mir ein Kumpel, mit dem ich zock, der hat mir halt geschickt, der wollte sich einen neuen Rasenmäher-Trecker holen, weil der halt ein großes Grundstück hat. Und da hat er mir irgend so ein Video geschickt von Husqvarna, einer Marke, von der ich noch nie vorher gehört hatte. Da hättest du auch beim Chris seine Schwiegermutter nachfragen können. Das ist richtig, die ist auch Expertin, genau. Hättest du vorher einen Karren spannen können, die dich gezogen mit so ja. Und auf jeden Fall, da habe ich mir dieses Video natürlich auch angeguckt, um mal zu wissen, was Sache ist. Und seitdem habe ich immer irgendwelche Werkzeugsachen und so in meinem YouTube-Vorschlägen und so weiter, die ich gucken soll. Und das war ein Video, was ich mir mal angeguckt habe. Ich habe vorher mit diesem Thema nie was zu tun gehabt. Aber trotzdem kriegst du es reingespült, ne? Und Husqvarna ist der Top. Ja, ist der Mercedes diesen, so. Unter bei diesen Roboter-Rasenmäher, da sind die mit die Besten. Okay, da ja, habe ich keine Ahnung von. Ja, hättest du auch lieber einen Roboter-Rasenmäher als deine Schwiegermutter, die durchgegangen fährt? Nö, die andere ist viel billiger. Siehste? Aber da ist sich geeinigt im Hause. Aber da ist viel Abneigung im Moment. Ja, absolut. Okay, danke. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ja, gut. Ja, aber das Problem löst sich ja irgendwann biologisch. Also von daher heißt das löst sich durchhalten. Ja, je nachdem, halt dieses Waffengesetz in Deutschland wird halt nicht gelockert und von daher wird es dann wahrscheinlich biologisch. Und wenn, dann käme es wahrscheinlich eher dir zum Nachteil. Ich denke mal, der Kaukasier an sich ist ja viel besser an der Waffe ausgebildet als du. Ja, das stimmt natürlich, ja. Ja. Ja. Außer dir müsste man eine Waffe geben, die geformt ist wie so ein Controller. Dann könntest du mithalten. Wie die ganzen Jahre Call of Duty da ist. Ja, das stimmt. Und der Kaukase, der macht aus einer Milchtüte, einem Draht und einem Stück Kaugummi dann eine AK-47. Das ist natürlich richtig, nur leider ist der Kasache als solche so unglaublich langsam, dass du bis dahin einfach, weiß ich nicht. Aber ist es so, dass die dich wirklich alle unter den Tisch saufen? Ich habe noch nicht mit so viel. Das davon. Ist richtig, ja. Okay. Ist richtig, aber entweder wirst du ohnmächtig, weil so viel Alkohol getrunken wird, oder du erschießt dich, weil es zu langweilig ist und weil zu viel rechtes, dummes Zeug gelabert wird. Ach, ist eins von beiden kann, so? Ist das ja, ist absolut, so? Ist unglaublich rechts. Als Einwanderer rechts zu sein, da gehört schon einiges zu, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Aber man hört das immer wieder. Man hört das immer wieder, das ist richtig, ja. Hm? Ja, auch bei den Kroaten und so hört man das ja immer wieder. Da hört man es vor allen Dingen bei der Nationalmannschaft. Ja. Busfahrt. Ja, die haben sich ja besonders hervorgetan durch etwas, sag ich mal, sehr fragwürdige. Der Mandzukic, war das nicht so, dass er auch schon zu Bayern-Zeiten mal irgendwie so einen Move gemacht hat? Ich meinte, das war sogar im Champions-League-Finale. Irgendwas war da mal. Also jetzt, du weißt es wahrscheinlich besser als ich. Ja, da hat er mal irgend so einen Song angestimmt, wo... Nee, es ging um so eine Geste. Da hat er da irgendwie so salutiert oder sowas, meine ich. War da nicht mal was? Irgendwie sowas war da, ja. So viel Halbwissen verbreiten. Ja, es ist halt einfach eine merkwürdige Welt geworden. Ja. Absolut, jeder findet seine Befürworter für seine komischen Aktionen. Und aber da sollte man wirklich, da kann man auch so viel drüber reden, über diese Art und Weise. Auch welche Rolle das Verbreiten dieser Sachen und so weiter. Weißt du, was überhaupt kein Thema mehr ist? Was Grindel, der alte Wichser. Nee, der hat's ausgewerkelt halt. Ne? Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, wie kann denn so eine extreme Diskussion, die da losgestoßen wurde, vor einer Woche, also es ist nicht irgendwie ein Jahr her, so schnell abebben? Also das nennt man Sommerloch, Ricky. Ja, aber jetzt, Pocho, okay, ich verstehe das schon alles, aber wir reden ja hier nicht irgendwie von einem umgefallenen Sonnenschirm. Ich sehe das genauso wie du. Ich kann's das Thema auch nicht ist komplett tot. Es wird auch nicht mehr darüber geredet, dass das einfach nur eine schriftliche Aussage war, die von jedem kommen konnte, dass dieser Mann sich immer noch nicht geäußert hat vor der Kamera. Der Präsident, der präsentieren soll. Also ich meine, ne? Vor allem habe ich das Gefühl, dass man jetzt so immer mehr versucht, den schwarzen Peter Mesut Özil so ein Stück weit zuzuschieben. Ich meine, der hat natürlich auch Scheiße gemacht, gar keine Frage. Brauchen wir auch jetzt nicht, weißt du, das ist auch immer das, ja, aber was hat denn der Özil da gesagt? Ja, das hat aber, das eine hat erstmal nichts mit dem anderen zu tun. Also das sind ja zwei gesonderte Punkte, die wir da betrachten. Das haben wir letztes Mal schon gesagt. Aber dass jetzt wirklich fast schon eher immer negativ über Özis Rücktritt berichtet wird und versucht wird, dann über seine Familie dann irgendwie noch irgendwelche Nachrichten oder beziehungsweise Headlines zu produzieren, das geht mir ja fast schon auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hast du diesen Freak da an der Spitze des DFB, der halt einfach mal so einen Zettel da raushaut, wenn überhaupt, wie der Potsche schon richtigerweise sagt, dann frage ich mich eigentlich schon, Ja, so und das Komische ist, ich bin auch gespannt, wie das jetzt weitergeht, auch mit Aussagen von Löw und so weiter. Ich meine, langsam müssen sie ja auch mal aus dem Urlaub wieder da sein. Also immer noch Analyse, Pocho. Da möchte ich dich mal bitte um Ruhe bitten. Ja, danke. Da wird gerade sind immerhin drei Spiele, die man da analysieren muss. Mhm. Und ich finde, dass man da nicht so schnell ein Urteil finden kann, wenn man diese drei Spiele sieht. Ich werde das morgen früh um 8 Uhr bedenken, wenn ich um 7.59 Uhr vor dem Ding stehe, um die Türen zu öffnen und dann denke, ach, weißt du was, ich denke da erstmal 4 Wochen drüber nach. Was meinst du, wie lange so eine Analyse dauert, wenn du am Ende wieder auf dich selbst als Problem kommst? Das ist echt scheiße. Ich meine, ist richtig. Ich sag, der Kader, der da war, auch mit oder ohne Sané, auch mit oder ohne Philipp Max, ist stark genug, um die Vorrunde gegen Südkorea, Schweden und Mexiko zu überstehen. Die Vorrunde zu überstehen. Ich kann mir das vorstellen, dass selbst der HSV da eine gute Chance gehabt hätte. Jetzt komm. Die haben hier Monaco weggebumst. Ja, die haben Monaco weggebumst in der Vorbereitung, ja. Ja, komm, aber der Neue da, der, den sie da geholt haben, der ist, glaube ich, wirklich nicht so scheiße. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr. Wie Lars Hocker jetzt eigentlich wieder bei. Der ist wieder da, ist Top-Verdiener. Ja. Okay. Zurück. Lars Hocker. Ich möchte mir immer noch ein Trikot damit machen. Ich bin gespannt. Also ich freue mich übrigens auch, dass die zweite Liga jetzt losgeht am Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme, da allzu viel zu gucken, weil es leider Gottes dann auch mit meinem Urlaubsbeginn zusammenfällt. Mann. Aber jetzt auf das erste Spiel Kiel, beziehungsweise Hamburg gegen Kiel, der hätte ich jetzt schon Bock gehabt am Freitagabend, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommt es auf dem Eurosport-Player? Keine Ahnung. Ja, genau, das ist es nämlich. Das ist das Problem, ja. Man kann nicht sagen, wo es kommt. Ne? Ich habe alles. Da war ich am Samstag übrigens. Wir sind Fremd-Shishan gewesen in der Konkurrenz Shisha-Bar in Langhagen. Willst du das wirklich öffentlich sagen? Ich möchte es sagen, weil ich fand's ganz okay. Ich möchte auch ein bisschen die Hände reichen zwischen diesen beiden verschuldeten Familien. Ist das Dampffabrik? Sie waren in der Dampffabrik. Das ist die neue Shisha-Bar. Geht ihr auch so schnipsend auf die Straße wie die Jets und die Sharks? Die Blues Brothers. Welcher Film? Langhagen, das kann ich mal kurz erzählen. Welches Theaterstück, Jungs? Theaterstück. Jets, Sharks, wer ist es? Ja. Sharknado. Komm. Was? Ich weiß überhaupt nicht, von was der redet. Weiß es auch nicht. West Side Story, Mensch. Ich wollte es gerade sagen. Das Filmcover ist doch da, wo die beiden Idioten da auf diesem Geländer da rumsitzen. Ja, richtig. Ne? Ja. Ist es nicht so, dass in Langenhagen die eine Shisha-Bar immer mit so blauen Halstüchern rumrennt und die andere mit so roten Halstüchern? Genau, ja. Das ist richtig. So ist das rosa. Mit rosanen, rosanen Halstüchern, genau. Nee, rosa Dampf, da kommt also so immer dieses, wenn ich diese mit dem E-Zigaretten-Scheiß da sehe, kommt immer so ein Zuckerwattendampf raus. Ja, genau, das wie bei Jim Knopf und der, ne? Ja, das ist doch wirklich so, da stinken wirklich manche von diesen E-Zigaretten nach Zuckerwatte. Ich habe jetzt Käsekuchen-Liquid. Mhm. Cool. Also jetzt lass mich das nochmal erzählen. Ja, jetzt erzähl endlich mal. Ich habe eine wunderschöne Erfahrung gemacht. Ja. Wir waren erst Fremdschichern in der Arena und danach waren wir in der Triangel, die ist direkt dahinter. Oh Mann, ey. Jetzt pass mal auf, da kann man Billard spielen und wir haben gehört, weil wir haben einen Shisha-Shop Langhagen und Michael ist ein Kumpel von uns, der beliefert jetzt die Triangel mit Pfeifen. Und da haben wir gedacht, das gibt's doch gar nicht, da kann man nicht shishern. So, da haben wir da gebilliardet und geshishert und ich kann euch sagen, das ist ein Traum. Mal hier so eine Kugel reinwichsen und dann mal hier ein bisschen ein Lutschen, das ist ganz schön. So, und dann spruch mich der Patenonkel von meiner Tochter an, ob wir bei mir nicht Dortmund gegen Leipzig gucken wollen. So, dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich, mein Schatz, das machen wir doch. Kommt auf den Sonntag. Und dann war ich aber schon entkräftet, argumentativ. Ich weiß gar nicht, was brauche ich denn dafür? Und soweit ist es doch schon. Da habe ich gesagt, Marshall, es tut mir leid, wir können gerne hier einen Eurosport-Player irgendwie für 7 € machen, das ist kein Thema. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wo es läuft. Es ist so zerfasert und so auseinandergerupft, dieses ganze Produkt. Es gibt doch nur 3. Ich weiß gar nicht, ob man DAZN, Sky, ob die erste, das kommt noch als nächstes. Hast du die erste Halbzeit bei Sky gucken kannst, die zweite bei Eurosport Player. Aber es gibt doch nur 3 Möglichkeiten. Ja. Und alle können ja, aber die zweite Liga läuft auch irgendwie auf Amazon Music. Ich weiß nur nicht, ob das irgendwie nur so eine Radio-Übertragung ist. Ton ist das doch. Das ist doch nur Radio. Das ist dann letztes Jahr schon so gewesen. Ja, das ist ja schon. Okay. Ja. Nein, aber das ist, also für mich persönlich ist die Situation gar nicht so scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil DAZN ist fest gebucht. Ja, das ist einfach, das ist vom Content her unübertroffen. Also ja, aber da kommt keine Bundesliga, ne? Nur die Zusammenfassung. Ja, aber da gibt's ja den ganzen anderen Scheiß. Und Champions League, so. Und dann gibt's noch Boxen. Und also gibt's wirklich so viele tolle Sachen. Bellator jetzt demnächst. Also da freue ich mich richtig drauf. Also das ist safe. Die könnten von mir aus jetzt direkt ein Jahresabo mit mir abschließen. Würde ich direkt machen. So. Ist ja auch eine Fußballliga, Bellator, ne? Genau. Wegen Tor hinten. Bellator gibt's da noch, ja. Bellosturm und ja, Bellositz und Kant. So, und dann Eurosport-Player. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag halt das Drumherum beim Eurosport-Player sehr. Also was haben die denn? Jetzt sag mir mal bitte, das Freitagsspiel haben die. Ja, und diese Montagsgeschichte haben sie auch. Und sonntags auch. 13 Uhr. Ich hab mal mit meinen Eltern. Nur 13 Uhr. Die 13-Uhr-Spiele. Wenn es sonntags ein 13-Uhr-Spiel gibt, läuft das auf Eurosport. So war es zumindest in der letzten Saison, so muss man sagen. Eurosport hat also den Freitag, das 13-Uhr-Spiel am Sonntag und das Montagabendspiel. So war es in der letzten Saison. Und wie ist es in dieser Saison? Ja, du, so weit bin ich noch nicht. Ich nehme das dann so, wie es kommt, weil Sky-Kunde bin ich nicht mehr, also ich bin nirgendwo. Ja, aber wo guckst du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, wo guckst du am Freitag das Spiel Holstein-Kiel gegen Hamburg? Ja. Jetzt warte ich erstmal ab, ob ich zu Hause bin. Ne, ist so, ja. Ob ich zu Hause bin. Wenn ich zu Hause bin, dann gucke ich, wo kommt das jetzt. Wenn das jetzt zum Beispiel bei Sky kommt, dann schaue ich, okay, brauche ich hier das Wochenendticket, weil ich noch andere Spiele gucken möchte, schließe ich schon mal aus, weil ich ja Sonntag in Urlaub fliege, also würde ich mir für, weiß ich, glaube 5 Euro kostet das oder so für einen Tag, würde ich mir für 5 Euro so einen Tagesscheiß da holen und würde mir das Spiel angucken, wenn ich überhaupt zu Hause bin und auch Zeit habe. Das muss alles noch passen. Geil Ticket. Ich fahre so besser, als wenn ich ein monatliches Abo für 35 Euro abschließe und unter Umständen 3 Spiele im Monat sehe. Absolut, die Gefahr besteht auch. Und vor allem, das nächste, was man auch nicht vergessen darf, ist, durch The Zone gucke ich halt immer zuerst, was läuft eigentlich gerade auf The Zone. Da geht's ja jetzt auch weiter dann mit den ganzen Ligen. Und unter Umständen sage ich dann, nö, Hamburg-Kiel, das gucke ich mir in der Zusammenfassung an, reicht. Oder man kann es ja auch später dann noch so im Internet finden. Darum geht's ja nicht. Dann guckst du lieber Crystal Palace gegen Fulham. Nein, eben nicht, das nicht. Aber wenn jetzt, nur mal als Beispiel, wenn da Man U gegen Chelsea spielt, dann würde ich mir wahrscheinlich das eher angucken. Das kann ich halt dadurch, dass ich nirgendwo jetzt gerade gebunden bin, freier entscheiden. Also so geht's mir zumindest, weil wenn ich dieses scheiß Sky da monatlich bezahle, fühle ich mich fast schon verpflichtet, Sky zu gucken, weil sonst zahle ich ja 35 Euro und guck's nicht. Also ich fühle mich da wirklich schon so ein bisschen scheiße mir gegenüber, dass ich so denke, nee, Alter, du kannst doch ja nicht für 35 Euro im Monat die Kacke buchen und dann guckst du es nicht an. Und diese DAZN 10 Euro da, die sind mir ehrlich gesagt scheißegal, weil das ist für mich persönlich ein Schnäppchen. Also der Preis bei DAZN ist für mich ein absolutes Schnäppchen. Ja. Und da wird auch noch was passieren. DAZN arbeitet ja jetzt schon mit Sky zusammen. Die haben sich jetzt auf irgendeinen so Deal für die Kneipen geeinigt. Aber fragt mich jetzt nichts Konkretes. Ich habe das nur so am Rand mitbekommen, also irgendwo so quer gelesen. Vielleicht kommt da sogar noch mehr in die Gänge. Mal gucken. Ja, jetzt was Sky heißt denn zusammenarbeiten? Ja, das ist doch so, dass du so ein Übertragungsrecht für Kneipen brauchst. Ja, klar. Und so ich weiß jetzt nicht. Mäßig, ne? Ja, jetzt aber, ich hätte mir den Artikel durchlesen müssen, bevor ich jetzt irgendwas erzähle. Ich mutmaße jetzt nur. Ich denke halt mal, dass The Zone das irgendwie noch nicht hatte oder so. Weiß ich nicht. Und dass man jetzt deswegen mit Sky kooperiert, dass da alle Champions League Spiele trotzdem laufen. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Das ist ja das nächste Thema. Hör mir auf, ey. Champions League. Ja. Aber The Zone ist doch eh fix. Das ist doch safe. Und Sky hast gesagt, willst du nicht. Ja, richtig. Ja, dann ist doch das Thema, hat sich dann schon erledigt. Ja, richtig. Aber ich würde ja trotzdem gerne wissen, was in dieser Welt passiert. Also, ach so, für dich? Ja, ich würde halt gerne wissen, wie konsumiere ich? Es ist so zerfasert, du blickst doch gar nicht mehr durch. Ja, ich würde halt, also wenn, was ich also sehr wahrscheinlich machen. Also Free TV gibt es keine Champions League mehr, das habe ich verstanden. Ja. ARD, ZDF hat nichts mehr. Die meisten Spiele überträgt The Zone. Ach, echt? Ich glaube, ja. Aber keine deutschen Spiele. Nee, da hat immer noch Sky, die haben auch irgendwie so ein Vorwahlrecht. Es ist sehr kompliziert. Ja, ja. Heute ging so ein Artikel über Twitter, da wurde das alles erklärt und da gab es einen Kommentar drunter und den fand ich sehr passend, dass man einen Doktortitel braucht, um das zu verstehen. Genau. Und da gebe ich natürlich allen recht, aber es ist ja heute auch einfacher, mit diesen monatlichen Abos, sag mal, flexibel zu reagieren. Also, naja, sei denn du bist Sky-Kunde. Dann, ja, klar, dann bist du da Arsch. Aber deswegen bin ich ganz froh, dass mein Vertrag ausgelaufen ist. Ich wäre bereit, wieder Sky-Kunde zu werden, natürlich für einen deutlich schmaleren Taler als 35 Euro, weil das ist mir halt nicht wert. Bei 20 denke ich drüber nach, bei 25 schlage ich ein. Also, falls jemand zuhört, das ist mein Deal. Also, da wäre ich bereit für. Ansonsten ziehe ich das Ding halt jetzt durch mit VfB-TV, habe ich ja schon mal gesagt. Ich finde 40 Euro im Jahr für alle Stuttgart-Spiele ist ein absolutes Schnäppchen. Live? Direkt nach dem Abpfiff. Aber die hast du doch auch bei The Zone. Ja, aber nur die Zusammenfassung. Nee, die kompletten Spiele meine ich. Nein. In der neuen Saison? In der neuen Saison kannst du die kompletten Spiele bei The Zone gucken? Da war doch irgendwas. Also wenn das so ist. Keine Ahnung. Wenn das so ist, überweise ich, das mache ich ab morgen einen zweiten Account, nur damit die 20 Euro bekommen. Dass die ja in die Pleite gehen. Ich glaube nicht. Aber ich weiß es nicht. Also letzte Saison war es definitiv nicht so. Da gab es Zusammenfassung. Aber wenn das so wäre, wäre natürlich richtig geil. Dann brauche ich das VfB-TV schon nicht, aber ich bin der Meinung, ich bräuchte es. Also das heißt, der Verein braucht dich vor allen Dingen. Das brauche ich, aber ich tue ja schon alles, was ich kann. STR, der Podcast für wirkliche VfB-Fans. So. Ich finde den aber ein bisschen Understatement, den Namen. Ich hätte eher so Brustring-Hure oder so irgendwas. Das Problem ist, mir ist halt absolut nichts eingefallen. Es ist wie immer mit diesen scheiß Podcast-Namen. Es fällt einem nie so richtig was ein. Und wenn man dann einen Namen hat, dann ist es am Ende auch scheißegal. Ich hätte den Podcast auch irgendwie Kackspecht nennen können. Und ja, das hätte sich auch relativ wenig verändert. Also der Name. Wohingegen wir uns bei diesem Projekt viele Gedanken gemacht haben über den Namen. Ja, Dieter ist einfach, ja, hat sich etabliert als Szenename, fast schon, muss man sagen. als Szenegetränk. Ja. Als Trademark sozusagen. Dieter Deschamps hat den Titel gewonnen mit Frankreich. Also das ist ja kein Zufall, was da passiert. Nee, das stimmt. Nee, also nochmal darauf zurückzukommen mit dem Anguckproblem. Also da gebe ich dir im Prinzip natürlich schon recht. Vor allen Dingen, wenn du so eine Mannschaft unterstützt wie Bayern München, die dann das ein oder andere Mal auch noch in der Champions League spielt. Eigentlich ist es noch schlimmer, wenn deine Mannschaft plötzlich dann auch noch in die Euroleague muss. Das wäre eine Katastrophe, ja. Da musst du wahrscheinlich noch irgendeinen, weiß ich nicht, arabischen Sender dazu buchen beim Auslandspaket von Telekom oder so. Von Al Jazeera TV, oder? Al Jazeera. Es stimmt so. Das Beste, was man machen kann, ist wirklich dieses monatliche Ding, wenn man am flexibelsten ist. Und ich meine, Chris, du hast ja das ähnliche Problem wie ich, dass man halt einfach gar nicht die Zeit findet, alles zu gucken, was man gerne sehen wollen würde. Ja, richtig, absolut. Ich wollte gerade sagen, ich habe das ein ähnliches Problem wie du, dass man nur noch hochklassigen Fußball sieht und nur noch Champions League gucken kann mit seinem Verein. Also hochklassigen Fußball habe ich vom VfB leider Gottes in dieser Vorbereitung noch nicht gesehen. Maffeo alleine ist ja schon hochklassig. Ja, bislang konnte er das so noch nicht so richtig unter Beweis stellen. Aber es ist Vorbereitung, er ist jung, neues Land, ja, bei Flachheit. Ich finde, wir sollten einfach den Grindelweg gehen, wir sollten back to the roots gehen, an die Basis. Findet ihr den Ausdruck auch so geil? Die Größe gehen vor allen Dingen an die Basis. Kennt ihr den Ausdruck von Brindel? An die Basis, an die Basis, an den kleinen Mann, weißt du? Der kleine, dumme Mann, der nicht so viel Geld verdient wie ich. Dem tut's ja auch nur um die Leute leid. Na klar, der kennt's ja auch alle per Du. Ja. An die Basis. Ja, die kennt er. Ja, die kennt er. Immer wieder bei der Auslosung. An die Basis, Grüße gehen aber an die Basis. Aber die beste Variante, Chris und Pocho, wäre doch das, was wir eigentlich schon seit Jahren predigen. Im Endeffekt ein WWE-Network für Fußball. Das ist doch das, was man möchte. Die Bundesliga soll sich bitte als eigenes Produkt vermarkten mit so einem Season Pass. Von mir aus kann das die Champions League machen und du kannst das mit der Euroleague machen. Ja. Man kann ja trotzdem diese Rechte an diese ganzen Vollidioten da verkaufen, Sky und so, und dann können die das von mir aus da als Paket anbieten für 6 Millionen Euro. Ist ja okay, aber ich wäre wirklich ein Fan, dass man mit der Zeit geht und auch einfach das Potenzial erkennt, was die NBA oder andere große Ligen in den USA ja schon längst getan haben und sich selber vermarktet letzten Endes. Also es macht ja die, DFL macht das ja letzten Endes ja auch schon ein Stück weit, aber eben noch nicht so ganz. Ja, sie müssten sich aber selber tragen. Sie müssten es einfach von sich aus machen. So, das Produkt Bundesliga kostet dich 19,99 im Monat. Damit kannst du alles gucken, von der ersten bis zur dritten Liga. Das würde, glaube ich, nicht reichen. Nee, natürlich nicht, aber du musst ja erstmal einen Kampfpreis machen. Nee. Also ja, ich gebe dir recht, aber wenn du dich an den Amis orientierst, die kloppen gut, da ja Summen raus. Ja gut, ich dann sagen wir für 99,99 im Monat. Dann ja, wenn du dir überlegst, so ein scheiß UFC-Event, ein Pay-Per-View kostet da $65. Ich meine, das ist halt, also klar, da gibt's eine andere Pay-Per-View-Kultur in den Staaten, aber trotzdem, ich glaube, diese Season Passes da, NBA und so, die sind nicht unbedingt billig. Also ich meine da mal was im so bei $400-$500 gelesen haben, oder ist es jetzt, man müsste es nochmal nach. Was, im was? War das nicht, warte mal, ich guck mal hier kurz im Internet, NBA Season Pass, weil dann kommen wahrscheinlich erstmal. Kumpel von mir hat den NBA Season Pass. Der Dennis? Benny. League Pass, so, Free Trial, der ist umsonst. Achso, der Free Trial ist umsonst. Ja, und dann kostet's nichts. Das ist okay, monatlich 30. Ah. Ist schon. Monatlich 30. Ist LeBron ist jetzt bei den Lakers, ne? Habt ihr das und eine Tageskarte? Ich kann euch das mal kurz sagen. Tageskarte kostet 9 Euro. Also wenn du praktisch einen Tag NBA-Kacke gucken willst, 9 Euro. Und 30 Euro kostet es im Monat. Jetzt pass auf, wenn jetzt die Bundesliga, also wenn jetzt die DFL kommen würde und sagen würde, Leute, wir wollen von euch 30 Euro erste, zweite und dritte Liga. Ich würde es sofort machen. Ihr nicht? Im Monat 30 Euro? Und hier, ich habe noch was unterschlagen. Es gibt hier noch eine Einmalzahlung bei dem NBA League Pass von 35 Euro. Warum? Weiß ich nicht. Ach, jetzt verstehe ich's. Dann kannst du praktisch einen Monat nur buchen. Ach, jetzt alles klar. Du kannst praktisch einfach nur einen Monat buchen und es verlängert sich, was steht hier, verlängert für die Saison. Okay, und deswegen zahlst du den Aufpreis, und wenn du die 29,99 zahlen möchtest, dann ist das praktisch so ein Commitment für ein Jahr oder so. Okay, wie im Fitnessstudio. Ja, genau. So wie es bei beim, wie heißt denn das nochmal? UFC. Ja, oder im Artemis, TV. Das ist auch so. Wenn ich da ist denn das nochmal? Artemis. UFC. Fight Pass. Fight Pass, natürlich. Das heißt ja auch irgendwie weniger, wenn du dich direkt für ein Jahr verpflichtest. Aber jetzt sag doch mal. 30 Euro. Hm? Nein, würde ich nicht sagen. Nee, 30 Euro ist zu viel, kriege ich. Für alle drei Ligen? Ja, guck doch keiner alle drei Ligen, Mann. Ich guck doch keine dritte Liga. Willst du mich verarschen? Chris, natürlich gucke ich nicht alle drei Ligen, aber ich möchte vielleicht mal ein Spiel der dritten Liga sehen. Möchte ich vielleicht auch mal nicht. Nein, es ist ausgeschlossen, dass ich mal eventuell vielleicht. Nein. Okay, dann hast du ja die Option mit 10 Euro für eine Tageskarte. Und ich zahle auch nicht 10 Euro für eine arschgefickte Tageskarte, ganz im Ernst. Du würdest nicht 10 Euro pro Spieltag. Nee, da kaufe ich mir lieber bei Michael neuen Shisha-Tabak. Du guckst, was guckst denn du? Du guckst doch, wenn überhaupt, Bayern live. Bayern und alle Spiele, alle Tore. Okay, also eine Zusammenfassung. Die kriegst du beide so. Also die können wir schon mal streichen. Aber du wäre dir jetzt jedes Bayern-Spiel live zu gucken 9 Euro wert oder nicht? Nein. Nicht? Oh, das ist schon Gladbach? Nein. Was? Nein. Völlig lächerlich, Mann. Nein. Völlig wahnsinnig. Also wenn mir jemand sagen würde, hier für einen Zehner im Monat kannst du jedes Spiel vom VfB, also Bundesligaspiel, live gucken. Ey, das sind aber dann 2,50 Euro im Monat pro Spiel. Nein, für einen Zehner im Monat. Ja, die spielen ja im Monat. Ist wieder was anderes. Ach stimmt, ja, Einmalzahlung, ja stimmt, du hast ja recht. Arschgefickte Dreckshure. Aber das würde ich trotzdem bezahlen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ein Zehner im Monat würde ich auch zahlen. Nee, Zehner pro Spiel. Nee. Da kann ich ja fast ins Stadion gehen für. Ja. Naja, eben nicht. Ich hab's ja gerade gegengerechnet. Kommt doch an, welchen Zaun du aufschneidest, Ricky. Ja, okay. Oder dass ich mich einfach vor das Stadion stelle mit so einer Drohne und dann die ganze Zeit da rumfliege. Kann ich also 10 Euro pro Coaching-Feed verkaufen. Also dazu gucke ich aber. Also ich muss jedes Spiel vom VfB sehen. Das halte ich nicht aus. Selbst jetzt, wenn diese ganzen Testspiele sind, ich meine, die letzten kamen ja Gott sei Dank auf irgendwelchen Plattformen, aber zum Beispiel gab es ein Spiel gegen Illertissen, da war ich dann bereit, wirklich ganz schlecht verwackelte Handyvideos mir anzugucken, nur damit ich einen Eindruck bekomme. Das will ich dann schon sehen irgendwie. Aber da sind wir wieder bei dem Ding, dass du dich so übercommittest bei irgendeinem Thema, ob es WWE, UFC oder Fußball. Das habe ich früher auch gemacht. Also VfB-Spiele wollte ich immer alle sehen. Das ist so noch nie angekommen in meiner Wahrnehmung bei dir in den letzten 8 Jahren. Weil wir auch nicht so häufig einen Fußball-Podcast zusammen gemacht haben. Richtig. Aber die VfB-Spiele habe ich eigentlich, es gab nur eine Zeit, da war es für mich richtig schwer, VfB-Fan zu sein, das war die Bobic-Zeit. Da war es wirklich, also da ich habe überhaupt nicht mehr verstanden, was da los ist. Ich habe mich gefühlt wie so ein Fan eines, weiß ich, mir fällt überhaupt nichts ein, grausam war das einfach nur die Zeit unter Bobic. Und dann kam Dutt, da war es fast noch schlimmer, aber ich hatte so ein bisschen Hoffnung mit dem Zorniger, weil der einen ganz guten Job gemacht hat zuvor. Dachte ich so, ja, das könnte vielleicht das werden. Und dann sind wir durchs Tal der zweiten. Wisst ihr, was mich bei Robin Dutt am meisten stört? Dass er aussieht wie so ein Panzer, so ein Panzerknacker mit so einer Brille. Ja, das sieht wirklich aus wie ein Panzerknacker. Aus wie ein Panzerknacker. Am meisten stört mich an Robin Dutt die Frisur. Mich stört alles, der ist mir viel zu behaart. Ja, Mann, wegen Dutt, ne? Versteht ihr das nicht? Ja, doch, ist witzig. Aber der Robin Dutt, wenn der sich nicht rasiert, dem wachsen wirklich die Haare bis kurz unter die Augen. Das müsst ihr mal drauf achten, denn seine Rasierkante endet direkt, also die geht letzten Endes über mit, wie heißen die hier, die Augenhaare, wie heißen die denn nochmal? Augenbrauen. Lied. Augenlider. Lied? Die Haare an de Zäpfchen da vorne dran, an den Luken. Wimpern, natürlich. Wir sind hier ja wirklich Qualität hoch 10. Wie heißt das nochmal? Die Haare an den Augen, an den Klappen. Dann ruft der Poncho Glied. Wimpern. Ja, benutzen wir denn mal das Wort Wimpern? Oft. Täglich. Ja. Oh, wie sehen denn heute wieder meine Wimpern aus? Da muss ich erstmal die Wimpernzange holen. Wie oft ich sage, dass ich ein Bad Wimper Day habe, das ist ja unglaublich. Ja, aber Chris, jetzt muss ich nochmal nachhaken. Und beim Poncho auch. Zum Thema Bundesliga. Ja. Das heißt, für euch ist der Deal, den Sky jetzt aktuell anbietet, dann auch keine Option, obwohl der ja günstiger wäre als das, was ich jetzt gerade vorgeschlagen habe. Nein, der ist deswegen keine Option, weil oben drüber Sky steht. Ja, und weil das Produkt so scheiße ist. Okay, dann stell dir vor, es wäre nicht Sky, sondern es wäre halt, was weiß ich. Ja, es wäre was völlig anderes. Genau. Aber das bietet mir ja niemand. Ja, aber es wäre das gleiche Angebot. Aber, Poccio, selbst wenn es dir jemand bieten würde, wo nicht Sky draufsteht und nicht der dicke Nuttensohn da rumsitzt und diese Prostituierte und dieser was? Mit der, dem da die Haare ausfallen, da denke ich mir, Herr Metzelder, was willst du denn jetzt? Rasier ab oder Was? Metzelder hat eine wunderschöne Frisur. Ja, das ist eine Verleumdung von dir, dass dem Josef Metzelder die Haare ausfallen. Das stimmt nämlich nicht. Der hat eine super Frisur. Und der Keilmund ist auch nicht dick. Der ist adipös, ich weiß. Nein. Ja. Und wenn das alles wegfallen würde, bin ich mir sicher, würde Pocho auch nicht pro Spiel 10 Euro zahlen. Nein. Wenn da oben rechts The Zone oder DFL würde ich auch niemals 10 Euro pro Bayern-Spiel zahlen. Wenn The Zone ein Angebot machen würde, so praktisch fast das, was Sky jetzt anbietet, 35 Euro DFL. I can't refuse. Ja. Also ich wäre bereit, sofort das Geld hinzulegen. Ja, weil du es auch hast. Nee, es wäre für mich auch, also es fehlt halt, klar, im Monat fehlt das Geld dann. Aber ich bin ja bereit dafür, für einen Content Geld zu bezahlen. Das habe ich ja auch ganz früher zu WWE-Zeiten schon immer gesagt. Leute, ich bin bereit, Geld zu bezahlen. Macht es mir einfach möglich, euch das Geld zu geben. Ja. Aber ich bin halt nicht bereit, zum Beispiel bei Sky, irgendeine andere Scheiße mitzufinanzieren, die mich in Scheiß interessiert. Das ist mein Problem mit Sky. Ja, dass ich hier, müssen sie noch ein Starterpaket machen und hier dieses komische andere Paket. Das interessiert mich alles in feuchten Scheiß. Ich möchte euer Dreckprogramm da nicht sehen. Mit Xavier Naidoo und völlig Schwachmaten. Ich möchte alles nicht sehen. Ich möchte Fußball gucken. Los. Und ich möchte auch bitte die Möglichkeit haben, dass ich entweder jemanden einmal im Monat auf die Fresse hauen kann, der für die Vorberichte zuständig ist, oder dass ich die einfach, weiß ich nicht, durch Statistik, Statistik-Sachen ausblenden lassen kann. Das ist ja so geil, wenn du so auf deinem Receiver einstellen könntest, okay, du möchtest nicht Keilmund und die anderen Vollidioten sehen, sondern du siehst jetzt hier so irgendwie die letzten Statistiken zu den Spielen, die jetzt anstehen. Das gibt es ja so in der Art bei in der NFL, dass du da on the fly die Stats einblenden kannst. Ja, stimmt, das habe ich auch mal irgendwo gehört. Und zwar wollten sie das bei der UFC auch machen, oder machen sie es ja auch inzwischen, wenn du über den Rechner guckst, kannst du das auch anwählen. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Das finde ich auch gut. Ich bin der Meinung, dass man da so ein bisschen weggehen muss. Diese Unterhaltungsshow, die sie davor zeigen wollen, das braucht wirklich keine Sau. Also ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, Mensch, das ist mir so ein richtiger Mehrwert, wenn da 5 mittlerweile oder 6 absolut Debile rumsitzen und vor sich hinsabbern, ein Rotz hoch 10. Und vor allen Dingen fangen die ja wirklich um 13 Uhr oder so an mit ihrer Kacksendung. Da fragt man sich, was wollt ihr denn hier von uns? Verpisst euch! Kein Mensch möchte euch sehen. Also das ist dieses Familien- an Produkte da mit diesem scheiß Rubrik da, wenn sie da Jerome Boateng zeigen, der sich wieder eine neue Rolex gekauft hat. Boah, das ist unerträglich. Ist halt dann zeigen sie da noch den Instagram-Dude mit seinem Dutt. Den Dude mit dem Dutt zeigen sie dann da noch, der da sitzt vor seinem Macintosh. Das ist so unfassbar ekelhaft. Und ja, schaut mal hier, was ich gerade gefunden habe. Peter sitzt in Herzogenaurach. Ja, genau. Sitzt auf den Bahamas. Dann siehst du im Hintergrund schon 8 völlig geisteskranke sitzen und ein Kind, das nicht an sich halten kann und schon mal mit der Fahne wedelt, der Vater schiebt es dann auch so weg. Nee, noch nicht. So, macht mal Lärm. Hey, ja, also sie seht, in Herzogenaurach ist richtig was los. Zurück zu dir. Dann denke ich mir, was? Herzlich willkommen in Deutschland, da habt ihr mal kurz 5 Minuten. 30 Sekunden Zeitverschwendung für so einen Schrott. Also da kann man wirklich sagen, hier, pass auf, hier, guck, hier sind die Statistiken. So, jetzt pass mal auf, das geht nochmal im im Quadrat. Und Interviews muss man auch noch kurz ansprechen. Hm? Bitte führt doch einfach normale Interviews. Ja, wenn du mit so einem Trainer vorher sprichst, dann versuch doch einfach mal ein ganz normales Gespräch zu führen, das auf das Spiel oder das sich unter Umständen aufs Spiel bezieht und von mir aus dann noch ein paar Themen anreißt, die zuletzt interessant waren. Aber dass man dann kurz vorm Spiel noch anfängt, irgendeine Scheiße auszugraben, das ist ja auch nicht guter Journalismus. Das ist einfach nur peinlich und schlecht. Ich weiß auch nicht, worauf die hinaus wollen, auf welches Konzept, auf welches Produkt, auf welches Produkt. Entertainment. Die wollen ja, Entertainment genau, das, sein. Das ist der richtige Weg, das ist richtig. Und es geht ja nochmal im Quadrat. Nicht nur dieser Typ da, ne, dieser Santiago Bernabeu oder wie der heißt da, der da sein Social Media Kram macht. Jetzt gibt es ja auch in der Champions League, dass neben Alex Meyer, wie heißt denn der? Markus Meyer? Erik Meyer. Den ich ja mag, den mag ich. Und wenn der da irgendwie eingeblendet wird auf dem Spielfeld, weiß ich ganz genau, das war nicht Erik Meyers Idee, der gesagt hat, ey, ihr müsst mich unbedingt ins Spiel rein teleportieren. Das ist super cool und super fortschrittlich. Da weiß ich ganz genau, da war Herr Sky und hat gesagt, ey, das ist der nächste Schritt. Das ist so krass, da werden die Leute Augen machen. So, aber der nächste Schritt nochmal zur Awkwardness ist, dass sie da jetzt neben Erik Meyer noch einen aus dem Publikum setzen. Habt ihr das schon mal gesehen? Da nehmen sie hier, der hat einen Bock hier, Crystal Palace gegen was Fick Hure zu kommentieren. Ah, du hast ein Crystal Palace T-Shirt an. Komm mal. Und dann sitzt du daneben und ich weiß auch gar nicht, was dann passiert. Ob du dann irgendwie eine alternative Frequenz ansteuern musst oder so. Die sitzen dann da und dann kommt auch gar nichts. Also zum Glück. Aber das ist alles so mit der Brechstange, wo ich mir denke, setz doch da einfach ein paar Halbintelligente hin mit Didi Hamann. Den mag ich. Da fängt's. Lass dir mal was erzählen. 5 bis 10 Minuten was analysieren. Okay. Und Anpfiff. Reicht. Aber da sprichst du wieder was an. Hä? Ja, Didi Hamann, ihr habt mit dem auch kein Problem. Ja. Aber dieses inflationäre Einsetzen von einem Typen gibt mir das schon wieder auf den Sack. Da ist er nicht schuld dran. Natürlich, da hast du recht, aber ich meine nur so, der sitzt den ganzen Sonntag da, erst bei Vontorra, dann nachmittags bei den Spielen, da weiß auch nicht mehr, was er noch sagen soll. Richtig, richtig. Das heißt, das, was er sagt, ist im Prinzip ja gar nicht so doof, aber nutzt sich halt ab, indem du das dann immer wieder, oder er muss sich auch ständig was Neues einfallen lassen. Ihm werden ja immer dieselben Fragen gestellt, nur leicht abgewandelt. Genau, nur die Farben der Trikots an sich. So in der Art, genau. Also da muss ein Umdenken stattfinden, aber das ist auch dieses, wir müssen ständig senden, dieses, es muss immer irgendwas laufen. Eigentlich will man das oder verlangt man das ja fast schon gar nicht mehr. Guck mal, wenn du The Zone anmachst, gehst du ja auch nicht davon aus, dass wenn du jetzt irgendwo hinschaltest, dass da ständig irgendwie so eine Berichterstattung um ein Spiel herumläuft. Sondern dann denkst du halt, okay, was läuft jetzt gerade? Also du suchst praktisch das Spiel in diesem Layout aus, was du gucken möchtest und oder eine Zusammenfassung. Also weißt du, du gehst gezielt auf das, was du sehen willst. Du, wenn da ein Bayern-Spiel kommt oder Gladbach oder Stuttgart, dann würde ich es lieben, wenn da eine halbe Stunde maximal Vorlauf ist, wo sie ein bisschen was erzählen, ein paar Stats droppen, der und der ist verletzt, hier und dort ist das passiert, das ist unter der Woche passiert. Das kannst du gerne machen. Da musst du aber nicht zeigen, wer sich eine neue Rolex gekauft hat oder sonst irgendwas. Ich würde das gerne nehmen. Eine halbe Stunde Vorlauf oder eine halbe Stunde würde ich mitmachen. Da gucke ich mir da schön ein paar Informationshappen an, ein bisschen dies und das. Aber kein Quatsch. Und nicht vor allen Dingen ab von 13 bis 15:30 Uhr da irgendein Gesülze da. Also sowas. Punkt. So. Ja, eine halbe Stunde gebe ich mir gerne irgendwelche Facts. Jetzt oder haben wir uns hier wieder aufgeregt. Sag doch mal. Ja, du hast recht. Jetzt geht's aber nochmal richtig ins Eingemachte. Sag du doch mal, würdest du denn nicht eine halbe Stunde sagen, hier der Player, der Schuhgröße 36? Das ist doch interessant. Jetzt pass auf, jetzt kommt unsere neue Rubrik. Schnelle Nachrichten, kurz zusammengefasst. Ja. Also, perfekt. Höwedes wechselt zur Lokomotive Moskau. Schade, dass er nicht nach Gladbach gekommen ist. Ich hätte ihn da gerne gesehen, aber verdient er sehr viel Geld da und warum auch immer man sonst dahin geht. Adieu. Reisende soll man nicht aufhalten, hat Tedesco ja schon gesagt. Abraham zurück im Training. Hübner bestätigt Interesse an Juve-Youngster Keane. Oder Kean. Heidel froh, dass Max einen neuen Verein gefunden hat. Crystal Palace kontaktiert Schalke wegen Meier. Als ob Heidel froh wäre. Alte so. Quatschkopf. VfB-Aufsichtsrat Dietrich über eine seltene Geschichte. Reschkes Vertragskorrektur in der Halbzeitpause. Ja, das ist eine Geschichte. Soll ich euch die kurz erzählen? Bitte. Ich merke schon, ihr schart mit den Hufen, ihr könnt es kaum abwarten. Mir brennt es auf die Nägel. Michael Reschke hatte in seinem Vertrag eine Klausel, die es dem VfB ermöglicht hätte, Reschke in bis 2019 einfach entlassen zu können, ohne danach dann noch sein Gehalt weiter zu bezahlen oder sonst irgendwie so Ausstiegsgeschichten locker zu machen. Sprich, ohne finanzielles Risiko können sie den entlassen oder hätten sie ihn entlassen können, wann sie wollen. Und diese Klausel hat man in der Halbzeit des Testspiels gegen Groß Asbach einfach getilgt. Jetzt bekommt der Reschke richtig Asche, wenn er gehen würde. Und es gab wohl Interessenten. Also es gab wohl Vereine, die wollten Michael Reschke abwerben in der Sommerpause. Das glaube ich. Ja, aber da hat der Dietrich gesagt, nee. So, Manager geht von Verbleib des Kroaten aus. Chris, das ist für dich nicht wichtig. Rosen bleibt gelassen wegen Kramaric. Ich dachte nämlich, es geht hier um Rebic, aber es geht um Kramaric. Ja gut, da hat sich jetzt bei der WM, fand ich jetzt, also da war Rebic dann eher der interessantere Spieler bei den Kroaten, oder? Das denke ich auch. Finde ich auch, ja. Ich wollte nur noch sagen, dass der Kramaric bleibt, ist, glaube ich, ganz gut für Hoffenheim so im Prinzip. Also ich weiß nicht, ob der jetzt bei einem großen Club viel zu sagen hätte. Weiß man natürlich immer nicht hundertprozentig, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Kramaric, Hoffenheim, das ist so, die begegnen sich auf Augenhöhe. Also das passt halt relativ gut, finde ich. Ja, ich denke auch. Nee, kann man nichts zu sagen, weiter. Nürnberg Stammverteidiger, erlitt Syndesmose-Teilruptur. Nach dem Everton aus, Club braucht, scheiße, jetzt kommt die ganze Nachricht nicht. Club braucht keine Paniktransfer, Punkt, Punkt, Punkt. Ich ja. kann mir vorstellen, dass die, ja. Ist, ja. Mittelfeldspieler soll von Bayern zunächst ausgeliehen werden. Haben wir ja besprochen. Vidal offenbar kurz vor Wechsel zu Inter Mailand. Ex-Kapitän Schuster als ideales Bindeglied. SC Freiburg will eigene Talente belohnen. Darf ich jetzt mal kurz was ansprechen? Na klar. Was haltet ihr davon, dass scheinbar der... Oh, Entschuldigung, das war der Kicker-Podcast. Julian Lopetegui, wie heißt er? Lopetegui. Das anscheinend intern lösen will, den Abgang von Cristiano Ronaldo. Und dass es wohl so aussieht, dass Christian Pulisic Bock hätte auf Real Madrid. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wenn er das sagt, macht er das deshalb, weil die Wunschlösung nicht in greifbarer Nähe ist. Sprich Hazard. Mhm. Also, weißt du, ich meine? Ich glaube, die Wunschlösung, ja. Ach, meinst du, die würden... Aber das hat sich doch relativ schnell erledigt. Der ist eine Rakete, der ist ein Jahrhundertspieler. Ja, du, über die Qualitäten brauchen wir uns nicht unterhalten. Um Mbappé baust du eine neue Ära auf. Unter Umständen. Ja, unter Umständen. Das ist immer nur unter Umständen. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist immer ein Risiko, aber es ist, absehbar, weil der nun wirklich herausragend gespielt hat und einfach bislang das halten konnte, was er versprochen hat. Ja. Aber würdest du nicht eher Hazard holen? Ja. Nee. Nee, würde ich nicht. Hazard ist 28? Also ist jetzt kein Alter, natürlich nicht. Oder 27? Ja, 28? Irgendwie so um den Dreh, ich weiß nicht. Ja. Ist für mich nicht der Killer vorne drin. Der kommt eher von einer 10. Also ich sehe den eher hinter Romelu Lukaku in dem Fall bei der WM. Ich sehe den überhaupt nicht auf der 9. Und doch, da war ja Ronaldo. Der kommt über links, meinetwegen. Oh, gut, der kommt links wie rechts. Bestimmt. Aber für mich wäre die einzig wahre Lösung Neymar oder Mbappé. Neymar geht nicht so richtig für mich. Weil der Neymar hat viel Glanz verloren jetzt im Sommer, ne? Das muss man Der hat sich noch nicht so, also als der absolute Weltklasse-Spieler hervorgetan, wie es manchmal den Anschein macht. Der ist natürlich hervorragend, gibt's nichts, phänomenaler, toller Spieler. Aber auf einem Niveau, wo es auch noch andere gibt. Also es ist nicht dieses Galaktische, sage ich jetzt mal, wie Ronaldo oder eben Messi und vielleicht dann noch mit Abstrichen, ich meine, Hazard hat halt für mich eine unglaubliche WM gespielt. Also für mich war es der beste Spieler bei dieser Weltmeisterschaft. War für mich immer noch Varane. Ja, da tue ich mir immer schwer mit. Aber ja, das ist auch gemein. Weil Verteidiger und so, ich weiß. Und, ja, das ist eigentlich hast du Tobi da recht. Escher, wenn er das jetzt hört, er wird sagen, er ist ein geiler Typ. Ja. Du bist ein geiler Typ, ja. Ich bin ein geiler Typ, na klar. Ja. Tobi Escher nicht. Klar. Basti. Ja. Nee, also, ja. War es eigentlich, oder? Nee, ich finde, also kann natürlich sein, dass Julian Lopetegui das einfach nur sagt, weil keine Lösung sonst greifbar ist. Man plant ja jetzt wohl auch schon, dass man, wie heißt Bale mit Vornamen? Gareth. Christian Bale, dass man den auf die Neuen stellt, umschult sozusagen. Und dass man mit Asensio dann über die Flügel kommt. Das heißt, du misst dem Tottenham-Gerücht nichts bei. Nichts, gar nichts, nein. Die können nicht Ronaldo und Christian Bale verkaufen. Na, außer sie holen Nein, das geht nicht. Und Neymar. Wäre natürlich auch Neymar wirst du nicht kriegen wegen diesen Kataris. Aber du hast das Problem, dass Paris, wenn sie zum Beispiel wirklich so einen geilen Transfer noch tätigen wollen, irgendwas machen müssen. Also die müssen ja irgendeinen Spieler abgeben. Werden doch nicht Mbappé verkaufen. Und von Neymar ist totaler Quatsch, weil die Kataris, die ja bei Paris mit drinstecken, den irgendwie auch zur WM als Aushängeschild. Also WM, Paris, Katar, Neymar, die vier Dinger, die hängen irgendwie zusammen und das geht nicht. Das wird so bleiben. Ich weiß nicht, ob es bis zur WM so sein wird, aber das wird jetzt erstmal nicht passieren. Sind, glaube ich, noch 4,5 Jahre bis zur WM. Da ist noch alles möglich. Nee, 3,5, weil die ist im Winter. Ja, die ist aber in 4,5. Ist es nicht im Winter vorher? Nee, im Winter danach. Ach so. Geil. Sonst wäre es ja ein Jahr, also sonst wäre es ja bei einem, also wäre es ja 2021. Ist aber 2022 im Dezember. Das wäre richtig. Sag ich doch. So, 4-1 gewinnt Nürnberg. Und zwar gegen Rosenheim. Das möchte ich auch noch erwähnen. Obwohl der Herr Meier die Rosenheimer früh in Führung gebracht hat mit 0-1, aber dann waren sie da. Kerk, Ishak und Valentini. Die ganzen Jungs. Die ganzen Jungs haben wieder mal gezeigt, was in ihnen steckt. Und jetzt hauen wir noch einen raus. 1:1 Bremen gegen Venlo. Und wer trifft da? Ha, der Harnik. Harnik macht das 1:0. Venlo hat da gespielt. Ja. Genau, WWF Venlo. Und Stuttgart 3:1, das habe ich ja schon gesagt. Und ich hatte es ja gesagt, dass das Thema ist auch ganz schön. Ich schüttel mich da auch immer mit diese ganzen Konjunktive, die da in jeder Headline sind, die, da frage ich mich, vor allen Dingen, wenn ich eine Headline lese bei irgendeinem Scheiß, bei irgendeiner Scheißseite mit einem Fragezeichen dran. Ja, fragt ihr jetzt mich soll ich jetzt sagen? War das jetzt eine dedizierte Frage an mich? Soll ich euch eine Mail schreiben? Ich weiß es nicht. So, aber mit dem Axel Witzel. Habt ihr da schon drüber geredet? Nee, als mir die Mühle weggeflogen ist. Da tue ich mich ganz schwer damit. Du hast ja in die Gruppe geschrieben, ob das, oder als offene Frage so, ob das eine gute Idee ist, ein guter Transfer. Und ich tue mich da so schwer mit diesem Typen, weil der halt einfach sich wirklich in einem Alter, wo verkauft du, hat, ne? Da geht er zuerst nach St. Petersburg und danach nach China. Ich weiß nicht so richtig, was ich von so einem Typen halten soll. Rein fußballerisch ist der natürlich eine Wucht. Der ist großartig, gar keine Frage. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da kein gutes Gefühl. Der würde zu so einem typischen England-Club, so Fulham oder so, da würde der für mich irgendwie hinpassen. Everton oder so, die auch gefühlt bei jedem Spieler irgendwie die Finger mit im Spiel haben. Da würde der gut hinpassen. Und bei Dortmund habe ich so das Gefühl, das könnte vielleicht auch in schwierigen Situationen für Unruhe sorgen. Das war auch der erste Impuls, aber erst nachdem du mir, sage ich jetzt mal, die Augen geöffnet hast und gesagt hast, ja, der hat sich in jungen Jahren an einen nicht kompetitiven Club verkauft, wie Lok Moskau. Was? ZSKA? Zenit St. Petersburg. Zenit St. Petersburg und dann nach China gegangen ist. Ist mir natürlich gewahr geworden. Ja, das ist gar nicht so doof. Und da holen sie sich scheinbar das nächste Arschloch ins Haus. Nach Dembélé und Aubameyang haben sie jetzt Axel Witzel. Also das ist echt was, komm ich nicht richtig klar drauf. Wobei ich die Dortmunder Truppe, ich habe mir jetzt so ein paar Zusammenfassungen angeguckt von diesen Testspielen da in den USA, sehr, sehr interessant finde. Also den Pulisic müssen sie irgendwie versuchen zu halten. Da habe ich das Gefühl, das könnte echt seine Saison werden. Also die Spiele, die man jetzt so gesehen hat, das sah schon sehr, sehr ordentlich aus. Und weißt du, wer mir da auch noch enorm positiv aufgefallen ist? Unser Ex-Stuttgarter Jakob Brünn-Larsen. Was der da abgezogen hat. Der ist jetzt zurückgekommen von der Laie, ne? Richtig, und den wollten sie ja unbedingt noch mal ein Jahr ausleihen. Also da haben sie ja wirklich richtig Dampf gemacht, dass sie den noch mal ein Jahr bekommen. Hier in Stuttgart konnten das viele nicht ganz nachvollziehen, weil der einen sehr, sehr, sehr, sehr schwierigen Einstand hatte mit einem verschuldeten Elfmeter gegen Schalke und dann halt auch eben diese Konstellation, dass Wolf, der ihn wollte, kurz danach entlassen wurde. Also es lief für ihn erstmal nicht so rund, aber er konnte dann immer wieder in Kurzeinsätzen schon so aufblitzen lassen, dass hier was da ist zumindestens. Und jetzt bei dieser USA-Reise muss ich wirklich sagen, holy shit, also jetzt auf dem Teppich bleiben, ja, das ist halt immer nur noch Bundesliga-Niveau, aber das könnte auch ein Spieler werden, von dem wir ein paar Mal in dieser Saison was sehen. Also finde ich auch sehr interessant. Und sonst, ja, finde ich, das ist eine gute Truppe. Ich weiß gar nicht so sehr, oder ich weiß gar nicht, ob die unbedingt nochmal so einen richtig fetten Stürmer vorne drin brauchen. Warum denn nicht? Meinst du mit dem Philipp da hinten vorne drin oder was? Es kommt aufs Geld an, aus meiner Sicht. Also wenn du halt so die Summen siehst, die du für einen guten Stürmer bezahlen musst, bin ich mir nicht sicher, ob sich das rechtfertigt. Weil es ist einfach so auch so ein Bauchgefühl, wo ich mir denke, Alter, wenn du halt irgend so einen Bankdrücker holen willst, der kostet dir schon 45 Millionen, der halt einfach zwar Qualität hat, brauchen wir nicht drüber reden, aber das ist schon heftig irgendwie. Ja, ich bin ja immer noch der Meinung, den Batshuayi hätte ich gekauft, der ist jetzt, glaube ich, nach Spanien gegangen. Ja, irgendwie gab es ein Gerücht mit Valencia, meine ich, wa? Ich meine, der ist auch schon weg. Ist schon weg, okay. Ja, also den halt schwierig. Der war nicht schlecht, der war natürlich viel zu teuer, aber das ist nun mal so, meine Güte, ja. Ja, wenn du jetzt halt siehst, gut, auch Vorbereitung, aber Stuttgart kauft diesen Gonzales aus Argentinien für 8,5 Millionen. Und du siehst diesen Spieler, du merkst ihm auf jeden Fall an, dass der direkt Bundesliga-tauglich ist mit 20 Jahren. Unheimliche Schnelligkeit, ballsicher, trickreich, also das ist halt auch sowas, solche Spieler dieser Art wurden früher halt auch von Dortmund verpflichtet. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass die manchmal irgendwie sich ein zu großes Stück schon schnappen. Weißt du? Also einfach manchmal zu groß denken und ein bisschen weg davon gehen, Spieler selber zu entwickeln, beziehungsweise Spieler ja zeitig zu entdecken. Vielleicht stimmt's auch nicht ganz, weil Dembélé ist auch erst ein Jahr her, dass er gewechselt ist, aber ich weiß nicht, Ich habe kein gutes Gefühl dabei, sich für 40, 50 Millionen da irgend so einen Spieler zu holen aus England oder Italien. Ah, nee. Die beste Variante, oder nee, die beste ist Quatsch, aber eine Option, die ich ganz interessant finden würde, wäre wirklich hier so einen Move zu starten, Lewandowski zurückzuholen und dann muss Bayern halt nochmal tätig werden, die eher dann auch qualitativ was bekommen könnten. Weil ich hätte das auch vermutet, dass das passiert. Oh, ich hätte okay. das wirklich vermutet, dass das passiert, weil dieses ganze Hickhack und so weiter, weil die Bayern sind sich ja auch über den Stellenwert von Lewandowski, glaube ich, gar nicht so einig wie in der oberen Etage, habe ich so das Gefühl als Außenstehender. Ne? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Hoeneß im Moment hier sowieso ein bisschen durchdreht und auch jetzt in den sozialen Netzwerken, nachdem ich da mal ein bisschen durchgeklickt habe, auch gemerkt habe, dass es so eine Art richtige Gegenbewegung schon zu Uli Hoeneß gibt. Ja. Was mir gar nicht so bewusst war. Nee, doch. Ja, ne? Und die gibt's wirklich, ne? Also, ja. Da ist es immer sehr, sehr schwierig, dann sich überhaupt als Außenstehender klar zu werden, wollen die den behalten? Wollen die den behalten, damit er weiter gut spielt, was er tun wird, was er in Dortmund im letzten Jahr auch schon getan hat? Und ja, das ist das, was dann halt da das Schwierige aussetzt. Aber ich hatte echt vermutet, dass es so weit kommt, dass Dortmund da halt wirklich wieder diesen gleichen Move wie mit Götze macht, weil das Geld sollten sie haben und den zurückholt und Bayern dann sagt, ja gut, wir haben jetzt Geld X von Lewandowski gekriegt, das investieren wir plus die 60 Millionen, die wir schon sowieso investieren wollten, also holen wir für 130 Millionen den und Gareth Bale. Ja, zum Beispiel. Ja, aber ich kann noch mal vorlesen, was. Ja, ich Rummenigge, glaube aber nicht, dass Lewandowski noch zu Dortmund möchte. Nee, jetzt glaube ich das Thema. Pass auf, Rummenigge hat ein Interview gegeben. Hier ist es. Und da sagt er, also nimmt Bezug auf Lewandowski, er wollte sich anders orientieren. Wir haben ihm jedoch mitgeteilt, dass wir das nicht machen. Wir sind mit dem Spieler total zufrieden. Auf dieser Position gibt es wenig Vergleichbares und demnach liegt es auch nicht in unserem Interesse, ihn abzugeben. Ganz egal, ob jemand 100 oder 150 Millionen auf den Tisch legt. Ablehnung Lewandowski hatte Gerücht. Wichtig ist, dass man... also ja, das ist eine Kernaussage letzten Endes. Also das hört sich natürlich schon sehr, sehr endgültig an. Und ich sag ja, mal so... Nico Kovac hat das selber heute auch nochmal gesagt. Du musst ja wirklich auch eine ansatzweise bessere Alternative an der Hand haben. Wenn du jetzt da einen Spieler holst, wo du dir nicht sicher bist mit Martial oder sonst irgendwas, da weißt du ja wirklich nicht, ob das jetzt funktioniert oder ob du dann letzten Endes sagst, Mensch, hätte mal lieber den Lewandowski behalten. Habt ihr nicht auch noch einen Stürmer, den ihr uns geben könnt? Nee, ne? Stuttgart? Ja. Gomez. Vom Alter her passt's. Aber jetzt mal eine ganz andere Frage. Dieser O-Ton von Kovac, den fand ich auch sehr befremdlich, muss ich sagen. Warum? Als er dann darüber sprach und sagte, ja, Lewandowski hat ja hier noch Vertrag. Ich weiß gar nicht, wie lange. Was ist das denn für eine Aussage? Das hat er gesagt? Das hat er gesagt. Ich weiß gar nicht, wie lange? Ja, also was ist das denn für eine Aussage über einen Spieler als Trainer? Ich kann das ja auch nicht so sagen. Ja, ich weiß zwar nicht, wo die Kartoffeln herkommen, aber die schmecken bestimmt gut. Ja. Also, ich finde, das ist wirklich Potscho, was ganz... Die Pommes werden kleiner, merkt man. Ja, die Pommes werden kleiner und teurer. Es ist schrecklich. Es ist wirklich schlimm. Merkt man schon. Aber, ja, klar, wir machen Aldi schon weniger Platz in der Tiefkühltruhe. Und, Potscho, ja. Was hältst du davon, dass Aldi Süd und Nord mit den Eigenmarken jetzt fusionieren? Ja. Wir kriegen so viele neue Produkte jeden Tag, jede Woche, dass ich langsam nicht mehr weiß, wo man solche Sachen noch hinstellen muss und ob man jedem Kunden unbedingt der laktoseintolerant, vegan und auch noch dumm im Kopf weiterleben möchte, unbedingt jedes Produkt einzeln anbieten muss, damit der auch eine extra Schinkenwurst kriegt. Viele Produkte grundsätzlich in der Produktpalette oder Eigenmarken? Nein, Tiefe des Produktstamms. Tiefe wird größer. Des Sortiments. Hm? Ja, wird alles sehr viel tiefer. Aber was ich da nicht verstanden habe, war halt, dass das... Also ich sehe da eine ganz große Gefahr bei Bayern. Und ich glaube, die leben im Moment in so einer Bubble, könnte sein, muss nicht sein, wo sie wirklich von Erfolg zu Erfolg plumpsen, so ähnlich wie Leute, die immer in einer Beziehung leben, weißt du, die von Beziehung zu Beziehung plumpsen. Da ist es dann auch egal, wenn da bei einer Partnerschaft mal ein Idiot bei ist, wie jetzt Brazzo oder sonst irgendwas, die sind trotzdem glücklich. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge da im Moment in München. Ritt auf der Rasierklinge ist metaphorisch möglicherweise richtig, die Aussage, ja. Aber wenn man sich das veranschaulicht, dieses Bild, völlig falsch. Denn dieser Verein strahlt gerade auf mich so sehr Rentnertum und Trägheit aus, wie noch niemals zuvor. Ja, es ist, recht. Es ist so ein ausgesitzte und träges Gehandel von diesem Verein. Du verlängerst mit allen drei Oppis, mit Rafinha, Ribéry und Robben. Verlängerst du mit denen, ich hätte maximal mit einem verlängert. Und wäre dann richtig übers Ziel hinausgeschossen, finanziell in diesem Sommer, und hätte da richtig mal einen Umbruch gegeben. Denn das hätte Niko Kovac ein gewisses Alibi gegeben, dass er eventuell nicht ins Halbfinale der Champions League kommen muss und nicht das Double holt. Denn er hat ja eine rund erneuerte junge Mannschaft, die aber möglicherweise entwicklungsfähig ist. Wäre sie ganz sicher gewesen, denn die Bayern hätten wahrscheinlich jetzt keine totalen Krampen geholt. Aber dieses Gezeter da mit Pavard und weiß ich nicht, auch dieser Sandro Wagner Transfer, den kannst du möglicherweise machen, wenn er nicht so ein Wichser wäre. Aber das ist auch, holst du so einen Alten und als Backup, und das ist alles so träge, und in der Innenverteidigung da Hummels und Boateng, weißt du eh nicht, das ist auch so eine Wundertüte, ob die nochmal richtig Bock haben in der neuen Saison. Und dann hast du da eigentlich nur den Süle, der richtig geil ist, und das ist alles so pomalig und träge, und ich weiß auch gar nicht, worauf die hinaus wollen. Wollen die wirklich das aussitzen, ob irgendwann diese finanzielle Bubble platzt? Das wird in den nächsten 5, 6, 7, 8, 9 Jahren nicht passieren, da bin ich mir sicher, denn die Verträge mit der Premier League und mit der spanischen Liga und diese Exklusivverträge mit Barca und Real, die laufen erstmal noch ein paar Jahre. Also du verlierst definitiv den Anschluss, absolut. Und da diese Aussage von Rummenigge, dass da die 50-plus-1-Regel fallen muss unbedingt, das sehe ich auch so, weil sonst wird die Liga auf lange Sicht nicht mehr konkurrenzfähig. Das lasse ich nicht international mehr. Interessiert mich nicht. Ja, das kann ja sein. Aber, ja, aber das kann ja nicht das Argument sein, dass der FC Bayern München irgendwie tolle Spieler kauft, deswegen müssen wir diese Regel knicken. Das ist Nein, Quatsch. Das ist ja Quatsch, das meine ich ja nicht. Das meine ich für die Liga, dass die 50-plus-1-Regel fallen sollte. Was hat denn die Liga davon, wenn die 50-plus-1-Regel... Jetzt mal ausreden, du gottverficktes Schwein. Ja, na, sag doch mal, was das ja. ist. Ja, hä? Mal. Was denn? Jetzt sag mal. Was wolltest du denn gefragt? Ich habe dich gefragt, was die Liga davon hat, wenn 50-plus-1 fällt. Dann kannst du dich auf Augenhöhe, dann kannst du den Markt weiter kannibalisieren, dann bist du mit dabei in dem Geschäft, dann kannst du in welchem Geschäft? Überteuerte Spieler zu kaufen. Wen juckt das? Spieler, weil sie dann mehr verdienen. Wen juckt das? Welchen Spieler? Fan? Nein, interessiert mich nicht. Ich will. Ja, dich doch nicht, das ist uns doch egal. Nee, das, ja, genau, es geht darum, dass die Vereine, die momentan, die zwei vielleicht, die momentan ganz oben stehen, und ich zähle natürlich hier noch einen Brauseklub und Hoffenheim und so mit dazu, ja. Aber es geht um Bayern München. So, und nur um Bayern. Die meine ich doch gar nicht, mit der 50-plus-1-Regel. Die können selbst Knallertransfers machen. Ne, wollen sie nur nicht. Ne, genau, die können das, machen das nicht. Nee, keiner will dahin. Weil die vielleicht das nicht bezahlen können, weil der Verein ihnen nicht attraktiv genug ist, vielleicht weil die Liga ihnen nicht ausreicht. Doch auf, du kannst mir doch nicht erzählen, Gareth Bale, wenn du sagst, komm, 120 Millionen und du verdienst 12 im Jahr, ist nicht attraktiv. Die Liga ist vielleicht nicht attraktiver, genau. Aber der FC Bayern München ist für Spieler schon attraktiver. Aber, wir aber glauben. James Rodriguez ist das beste Beispiel, Alter. Ja, der saß da auf der Bank, Argument, aber es waren noch andere Vereine an ihm dran. Aber das Argument, wir müssen hier das 50-plus-1, die 50-plus-1-Regel kippen, um weiterhin überteuerte Spieler kaufen zu können, ja. Interessiert doch mich als VfB-Fan nicht. Das ist doch mir völlig scheißegal, ob Bayern München sich teure Spieler kaufen kann. Es geht doch nicht um Bayern München. Es geht nur um Bayern München. Weil kein Momentan anderer Verein davon um profitiert. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ein potenter Investor nach Darmstadt fährt, um da mal schön 100 Millionen abzuladen. Nee, nach Darmstadt aber nicht, aber nach Stuttgart. Die haben einen potenten Investor. Und das ist Mercedes-Benz. Ja, aber auch das muss doch alles in einem gewissen Rahmen passieren. Was für ein Rahmen? Ja, du musst doch da auch so eine Art Financial Fair Play einhalten, oder du nicht? Es gibt hier bei uns die Regel, dass wir nur 23% ungerade an Paketen verkaufen können. So eine Regel in der Art gibt es, und dann muss man nochmal abstimmen lassen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob die Zahlen stimmen. Auf jeden Fall dürfen wir nur kleine Pakete sozusagen von diesem Verein abgeben. Aber mir letzten Endes geht, ist, dass es viel mehr Risiken birgt, dieses 50-plus-1 abzuschaffen. Dann ist es als so. Das, nee, dann nein, ist es nein. So. Schlimmer kann das Produkt es müssen gar nämlich werden. Alle Vereine darunter leiden, damit einer mehr Geld hat. Es geht doch nur um Bayern München. Es geht doch nur um die. Okay, es geht nur um Bayern München. Aber in diesem Fall nicht um Bayern München. Aber dann brauchst du auch keinen Wegfall der 50-plus-1-Regel. Doch. Weil du. Dann sag mir nochmal warum. Du siehst doch, wie es bei anderen Vereinen aussieht in der Premier League. Natürlich gibt es ein paar Beispiele, wo es funktioniert hat. Aber wie viele gibt es denn da? 3 oder 4? Und dann gibt es Vereine. Ich will doch nicht sagen, dass dann nicht der eine oder andere attraktive Fußballer sich auch nach Gladbach verlaufen würde, der wieder das Ganze für die Gladbacher attraktiver macht. Also es gibt bestimmt Spieler, die, wenn hier mehr Geld ja, zirkeln würde, hierher, ja, kommen würde. Ja. Aber was hat denn in, zum Beispiel in Pocho davon, wenn er in Zukunft sich keinen Platz mehr in dieser Arena leisten kann, wenn er unter Umständen ab morgen kein Fohlen mehr das als... Das ist doch nur hypothetisch. Das muss doch gar nicht so sein. Aber diese Beispiele gibt's ja. Ja, die Beispiele gibt's. In England ist es absolut so. Ja, nicht nur da, das ist auch in Frankreich so. Und es gibt genügend Vereine, die eben dann links liegen gelassen werden, wenn es nicht mehr so funktioniert. Da kannst du mal bei eurem Nachbarn bei 60 München nachfragen, wie das dann aussieht, wenn das ganze Ding mal schief geht. Das geht halt auch rucki-zucki und das ist noch alles, sag mal, in der 50+1-Regel abgesegnet worden. Also ich bin absolut dagegen, diese Regel fallen zu lassen, vor allem mit diesem Argument, ja, wir brauchen mehr Geld, die Liga muss konkurrenzfähig bleiben. Nee, konkurrenzfähiger, das meine ich eventuell gar nicht mal unbedingt, attraktiver. Denn aktuell ist diese Bundesliga ein Piece of Shit. Ja, das ist aber ein Spiegelbild von dem, was momentan der aktuelle Weltfußball zeigt. Das ist halt einfach das, was momentan gespielt wird. Ja, weiß ich nicht. Premier League-Spiel gucke ich mir ganz gerne mal an. So. Die spielen, na cool, das guckst du dir mal ein Premier League-Spiel an zwischen einem absoluten Top-Club und einem eher, sagen wir mal, unteres Drittel. So. Ja, meine Antwort ist, gucke ich mir gar nicht an. Ja, also, ist doch ja, auch nicht attraktiver. So ein Liverpool gegen Chelsea, was ja, nicht Dortmund erster gegen Bayern war nicht attraktiv. Ist, das gibt es ja in der Bundesliga gar nicht. Hä? Dortmund gegen Bayern war nicht attraktiv, 5-0. Doch, das ist attraktiv. Aber sag mir mal eine zweite Paarung. Da gibt's jetzt keine. Kommst du mit Augsburg gegen Darmstadt, weil das ein Jahrhundertspiel war, 1929. Ja, nein, das mag ja das sein. Du sollst mal aufhören, immer zu so sagen, dass ich jetzt mit irgendwas komme. Das doch, geht mir schon mal auf den Sack. Das war ein gutes Du kannst ja nicht immer irgendwas losplaudern, was letzten Endes gar nicht zutrifft. So, warte doch dann immer ab, was ich dazu sagen möchte. Und nicht, da kommst du wieder mit dem und dem. Nee, ich komme nicht mit dem und dem. Ich sag ganz einfach, es gibt hier in Deutschland drei, vier Vereine, die sich irgendwo, sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt auf Augenhöhe, aber die sich irgendwo ähneln von der Leistungsstärke. Das ist aktuell für mich Dortmund, das ist Leverkusen, Bayern, gar keine Frage. Schalke kannst du immer so ein bisschen mit dazu sehen, aber Schalke kommt dann schon in diesen Kreis mit Hoffenheim und wie heißen sie, Leipzig. Vor allen Dingen so. Ist Schalke nicht attraktiv, sportlich. Die haben das Maximum jetzt rausgeholt und ich bin mir sicher. Sie sind erfolgreich, mir geht es um flashy. Ja, das kommt mit der Zeit. Es gibt auch einen Verein, der nennt sich Chelsea London, der ist auch nicht unbedingt gerade flashy unterwegs und trotzdem sehr erfolgreich. Auch wenn ich da den Moses sehe und Hazard, da gibt's schon immer so Momente, da denke ich mir, das ist schon ziemlich geil. Wenn ich den Harit sehe, geht mir auch das Herz auf. Den wen? Harit. Auch ein wunderbarer Fußballer. Wenn du siehst, wie der Fußball spielt, das ist einfach ein klasse Mann. Es gibt, ich möchte ja nicht darüber diskutieren, dass die Premier League genauso schlecht ist oder irgendwie nicht viel besser als die Bundesliga. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Da gebe ich dir ja sofort recht. Aber es geht doch wirklich nur darum, wenn man sagt, 50+1 muss fallen, dass ein paar wenige Vereine deutlich mehr Geld bekommen. Und das sind eben die Vereine, die jetzt schon ganz oben stehen. Es profitiert ein Mainz 05 nicht sonderlich davon. Und es wird auch irgendwie ein Verein wie, weiß ich nicht, Eintracht Frankfurt jetzt nicht völlig durch die Decke gehen. Vielleicht sogar noch eher, weil da die Banken und sowas beheimatet sind, weiß ich nicht, ob es dann eher da noch jemanden gäbe, der investieren möchte. Aber insgesamt ist das für mich nicht die Lösung. Man sagt, ja, 50+1 muss weg und dann sind wir wieder konkurrenzfähig und die Liga wird besser. Das, was hier momentan gespielt wird, ist das, was man überall gerade im Weltfußball sieht. Du hast eine Mannschaft, die sich enorm gut aus Verteidigen versteht oder meistens natürlich beide. Das macht es halt dann sehr, sehr schwierig mit normalem Fußball da viele Tore zu schießen. Das Pressing hat sich total durchgesetzt. Das macht es dann wiederum schwer für einen guten Verein, dann in Konter zu laufen und direkt dann einfach Spiele so zu verlieren, wie Bayern München die letzten beiden Pflichtspiele verloren hat. Ja. Das ist halt so das typische Ding. Wenn du dann dich darauf einlässt und dich kontern eher mittelmäßige Mannschaften aus, dann siehst du plötzlich aus wie der letzte Depp. Also es ist halt einfach eine scheiß Entwicklung, so was die Attraktivität des Fußballs angeht. Das hast du bei der Weltmeisterschaft, fand ich, auch gesehen. Und da haben die Besten der Welt, sagt man, gespielt. Also das hat mit der Bundesliga für mich nichts zu tun, dass die Qualität so schlecht ist. Also oder mit 50+1 hat das für mich auch nichts zu tun. Ich würde auch gerne Neymar hier sehen oder einen Messi oder sonst irgendjemanden. Aber solche Spieler haben ja früher auch nicht gespielt. Also ist jetzt nicht so, dass sich das erst in den letzten Jahren verändert hat. Also ich bin da kein Fan von 50+1. Punkt, mit dem, dass die früher hier auch nicht gespielt haben, aber ich glaube grundsätzlich vom Feeling her ist Deutschland schon ein ganz guter Investitionsstandort. Wie England. Nochmal, das sehe ich deswegen auch anders. Du hast die Sprachbarriere, das ist das Erste. Du hast Ligen, die diesen Weltmarkt schon längst ein Stück weit erobert haben. Du hast zum Beispiel natürlich die spanische Liga, die dann in Lateinamerika und auch in den USA viele Fans hat. eben, weil sie Spanisch sprechen, die Engländer haben sowieso einen Vorteil, weil sie halt überall verstanden werden. Und das ist, also ich glaube nicht unbedingt, dass du mit dem Produkt Bundesliga nochmal so richtig einen raushauen kannst in China oder sonst irgendwo. Also ich sage jetzt auch nicht, dass es ein Ladenhüter wird und dass es sich gar keiner anguckt, aber dass das jetzt wirklich ein richtiges Premium-Produkt werden kann, so wie es die Premier League ist, da mache ich ein Fragezeichen dahinter. Selbst Frankreich schafft das nicht und da gibt's auch kein 50 oder gibt es dieses 50 plus 1 auch nicht. Und auch Frankreich tut sich damit enorm schwer, ja, bei diesen ganz großen Ligen irgendwie Anschluss zu finden. Da gibt's halt einen Verein, Paris, der hat davon massiv profitiert. Da gibt's trotzdem auch noch andere Vereine, die finanziell profitiert haben, aber die finden auf der Weltbühne nicht unbedingt statt. Also deswegen, da siehst du es letzten Endes. In Frankreich versuchen auch immer wieder Investoren Geld irgendwie in Vereine zu pumpen und es gibt einen Verein, der davon massiv profitiert hat und der schluckt jetzt letzten Endes alles, was auch noch sonst so in Frankreich abgeht. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann entwickelt. Da ist auch viel Geld im Umlauf. Blut. Ich habe einfach noch nicht das Killer-Argument gehört, um so eine wichtige Regel aufzugeben, weil du gibst ein Stück weit deinen Verein damit auf. Das ist halt einfach so. Du musst damit rechnen, dass da ein Investor kommt, die Möglichkeit besteht, der sagt so, ab morgen machen wir ein neues Logo, da sind wir dann, aber neues Trikot. Wieder, ja. Und das ist mir, ne. Wird dann aber, glaube ich, wieder auch ein bisschen beim Empfinden und bei der Romantik. Da bist du ja scheinbar fast, weil du auch gesagt hast, 10 Euro pro Spiel und so, Potsch und ich wären dafür nicht bereit. Also dann ist es halt so. Dann ist es dann aber auch nur Fußball. Aber ich finde, man kann diesen Stunt ruhig mal machen, um vielleicht nochmal das letzte WrestleMania der Bundesliga zu starten. Aber du kannst halt nicht mehr zurückrollen. Ja, dann halt nicht. Ja, aber dann hast du halt unter Umständen wirklich das Problem, dass du viele Vereine hast, die du die Toilette runtergespült hast. Und es gibt natürlich hier auch in der Bundesliga aus meiner Sicht einen anderen Zusammenhalt zwischen Verein und den Fans. Also Fankultur ist hier in der Bundesliga, glaube ich, wichtiger als in der Premier League. Ich sage absichtlich Premier League, weil ich glaube, die ganzen Engländer, oder stimmt auch nicht die ganzen, aber einige englische Fans, die werden sich mittlerweile auch eher in die unteren Ligen verirren, weil sie zum einen da die Spiele noch besuchen können und zum anderen noch näher am Verein dran sind. Also es ist ja auch kein Zufall, dass immer mehr Engländer nach Dortmund pilgern, um sich Spiele anzugucken in Deutschland, weil man es A bezahlen kann und B noch diese wahre Fußballstimmung miterlebt. Das ist all sowas, das gibst du unter Umständen auf. Weil expandieren und neue Zielgruppen zu erschließen, das bedeutet letzten Endes, dass sich auch in den Stadien massiv was ändern wird. Also sei es Eintrittspreise und auch das Etablieren als Marke wird viel wichtiger sein. Da bin ich einfach, da gehe ich nie mit. Das hat noch nie funktioniert. Also in die Sportarten, die ich verfolge, alle, die expandieren wollten, da hat das Produkt darunter gelitten. Absolut. Das haben wir aber auch schon analysiert oder erkannt. Ja, das und ist vielleicht hast du recht. Und die Bundesliga würde zu oder in unbekannte Sphären aufsteigen mit so einem Wegfall der 50 plus 1 Regel. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Grund, dass es hier ein 50 plus 1 gibt, dazu geführt hat, dass die Bundesliga jetzt nur noch mit einem Verein im Champions League Halbfinale vertreten war und dass wir jetzt, sag ich mal, kein allzu geiles Jahr hingelegt haben, was die internationalen Auftritte unserer Clubs angeht. Ich glaube, da hat auch noch viel mit Misswirtschaft und auch dieses enorm Reaktionäre, das ist auch was mich unheimlich ankotzt. Das haben natürlich andere Ligen auch, ja, aber da hast du halt dann die Kohle, um die absoluten Megatrainer dann zu verpflichten. So richtig Mut habe ich aber nicht, was Euroleague und Champions League angeht. Ist mir aber auch nicht so wichtig. Also mir jetzt. Mir ist es einfach nicht wichtig, ob Bayern München Champions League Sieger ist. Nein, mir schon. Das fände ich schon geil. Ja, klar, ist dein Verein. Ja, aber ich fände es auch geil, wenn Leverkusen mal wieder weit kommt. Wenn Leipzig mal in der Euroleague ins Halbfinale kommt. Das ist doch geil. Da bin ich sofort bei. Ey, logisch. Ich fand das geil, dass Dortmund und Bayern Champions League Finale bestritten haben in London. Hammer, super. Finde ich cool. Wir waren ja da, weißt du das noch? Wir waren mit Erik Meier zusammen damals. Ja, und haben wir wir haben Philipp Lahm und Jerome Boateng erwischt bei so komischen Sachen. Das weiß ich auch noch. Du bist mit dem Truck hingefahren, ne? Ich bin da, mit dem Bus, Mann. Im Bus. Das war mit dem Bus in der Halle. So, sei es drum. Also, ich bin da absolut bei dir, dass ich das gerne sehen würde, dass deutsche Vereine weit kommen in Champions League und Euro League, aber es betrifft halt jetzt auf alle Profivereine bezogen nur einen sehr, sehr geringen Teil. Und der Rest müsste darunter leiden. Oder falsch, das kann ich so jetzt nicht sagen, weil ich weiß ja noch nicht mehr, ob sie darunter leiden. Aber für die restlichen Clubs birgt es zumindest Gefahren. Es würde wahrscheinlich bedeuten, dass Vereine wie Kaiserslautern, Bochum, 60 München nie wieder wirklich ganz oben rankommen könnten. Weil, ja, weil die jetzt ganz unten sind. Das ist ja, ja was. Das ist Sache, das, ne? Problem. Außer du hast so einen Investor, der sich das Ganze als Projekt oder der das Ganze als Projekt sieht, den Standort geil findet, die Tradition des Clubs oder so, die Fans und so und sagt, jetzt hier investiere ich richtig. Aber das betrifft halt nicht 36 Vereine, die momentan in der zweiten und dritten Liga spielen. Die sind ja sogar 38 unten sind 20, 18, 38, ja. Also das betrifft dann halt nicht 38 Vereine, sondern vielleicht höchstens drei, wo so ein Investor kommt und richtig Asche in die Hand nimmt. Und die, ja, die anderen eben fallen wieder tiefer ab und so weiter und stellen so ein Spiegelbild der Gesellschaft dar, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Genau, und da hast du eine Bundesliga mit vielleicht sechs, fünf oder vier Clubs, die so richtig eine Show abliefern. Du hast dann trotzdem Eintrittspreise in Gladbach, Frankfurt jenseits der 100 Euro. Und wenn ich mit meiner Tochter mal ins Stadion gehen will, müssen wir da vorher ein Jahr sparen. So. Und das ist dann wieder das, was, da habe ich keinen Bock drauf. Nee, das geht nicht. Nur damit unter Umständen die Liga attraktiver wird. Und das nächste ist, nur wenn du mehr Geld irgendwie drauf schmeißt irgendwo, da verändert sich ja erstmal nichts. Wenn die Bundesliga mehr Geld hat, bedeutet das, dass die Bundesliga auch wieder mehr Geld in den Umlauf bringt und dann steigt das sozusagen auch mit in der Premier League ja wieder an. Da ist dann praktisch auch wieder mehr Geld plötzlich da, wenn ein Bundesliga-Verein kommt und 100 Millionen Euro für einen Spieler bezahlen kann, wenn das gang und gäbe wird. Dann ist ja da noch mal mehr Geld da, als jetzt schon da ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass dadurch sich allzu viel ändern wird. Für die Vereine, die jetzt oben dran stehen, ja, die würden mehr Geld machen. Und so Typen wie Rummenigge, die könnten sich richtig mal einverleiben, was Kohle angeht. Aber ich glaube, für die breite Masse der Fußballclubs hier in Deutschland, der Profivereine, wäre das nicht wünschenswert. Wahrscheinlich nicht. Dankeschön. Das ist ja sehr reizend. Wie ist es wo deine Tochter gerade kommt, ich habe... Das ist meine Frau. Geil. Kannst du mal herkommen? Warum? Was passiert da draußen jetzt? Was ist da draußen passiert? Ich höre ja mal Radio Wissen jetzt? Und da war ein schönes Thema, was mich daran erinnert hat. Wer ist dein Lieblingsspieler? Modric. Modric ist wirklich ein Händchen für gut aussehende Männer. Wenn ja, du immer das Gegenteil suchst von dem, was du eigentlich hast. Ja. Sehr gut. Ja, tschüss, ich bin gleich fertig. Sag mal, was ist denn da oben? Warum zeigst du da hoch? Was ist denn da los? Hitler macht einen Hitler groß, Pacho. Der tut jetzt noch. Eieieiei. Ja, 50 plus 1. Ich bin leider ein schönes Fachmann. Ding. Es ist nur emotional für mich. Kann ich das nicht mitgehen. Hast du deinen Namen schon auf dem Bus gesucht, Ricky? Nein. Nein? Das Schöne ist, ich habe die Möglichkeit, diesen Bus ganz für mich zu untersuchen. Oh. Ja. Nein, also ein Autohaus. Was heißt ein Auto aus der Niederlassung hier in Stuttgart? Da steht der Bus immer, wenn gerade kein Spiel ist oder Trainingstage oder so. Und da habe ich dann praktisch die ganze Zeit und könnte meinen Namen dann suchen. Aber kannst ja mal gucken, ob du einen geilen Namen findest, wie jetzt letztens Cem Özdemir und so, ne? Ja, es sind einige ehemalige Spieler auch auf diesem Bus verewigt. Mhm. Aber es ist halt enorm klein geschrieben. Also da muss man sich wirklich viel Zeit nehmen, um jetzt da die ganze Liste da durchzugehen. Oder man sucht halt gezielt und weiß im Vorhinein, nach wem man suchen möchte. Dann geht's, denke ich mal, auch. Aber wenn ich demnächst, am Freitag bin ich wieder da, vielleicht habe ich ja Glück und die sind schon aus dem Trainingslager zurück. Ich weiß gerade gar nicht, wann die ankommen hier in Stuttgart. Und wenn der Bus da steht beim nächsten Mal, dann gucke ich mal, ob ich mich irgendwo finde. Obwohl man meinen Namen wahrscheinlich ein bisschen dicker gedruckt hat als die anderen. Ja, ich glaube nämlich auch. Ich glaube, der ist der Einzige, der vielleicht auch kursiv gedruckt ist. Der vorne beim Busfahrer vorm Lenkrad ist. Als Hommage an meinen Beruf ist vorne so ein So eine Leuchtbanderole. Genau, so ein Leuchtding. Wie heißt denn das? LED-Schrift oder so? Ja, das wäre toll. Ich wusste gar nicht. Auch nicht. Also eigentlich wusste ich schon, aber es hat mich jetzt neulich wieder überrascht. Diese Neon-Reklam-Dinger, die werden ja mundgeblasen. War früher jedenfalls so, das wusste ich, glaube ich, gar nicht. Also diese, vor Kinos kennt man das zum Beispiel von früher, diese Neon-Reklamenschilder. Ja. Die werden mundgeblasen, wusstet ihr das? Ja, ich gucke viel solche Sendungen, wo Leute sowas auf Dachboden funden und so. Wo Leute mit Mundblasen. Mundblasen, gucke ich auch ab und zu mal. Ja, ich auch, manchmal. Welchen Porno habt ihr euch zuletzt angeguckt? Guck grundsätzlich nur so Amateurscheiße. Finde ich auch. Ich mag diese aufgepumpten, dicktittigen Huren. Ich auch nicht. Das stehe ich überhaupt nicht drauf. Das ist mir zu unnatürlich und zu billig. Wirklich. Ja, müssen die Frauen natürlich große Titten haben, natürlich kleine Titten haben, ist egal. Es ist nicht egal, zu groß und wabbelig finde ich unfassbar ekelhaft, wirklich, finde ich wirklich abstoßend. So dicke Wabbelklöße finde ich ganz ekelhaft. So, ich habe manchmal Phasen, da finde ich es gut. Ich sag mal, eine gesunde biochemische Verbindung zum Körper. Die Größe der Titte zur Frau sollte im Verhältnis stehen. Zu große Titte ist, das geht. Gestern im Fitnessstudio waren was mit Titte? War ein Mädel, die war richtig, also wirklich richtig durchtrainiert, hinten auch so ein V-Kreuz und die hatte auch kaum eine Brust. Aber das war wahnsinnig sexy, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie, die sah so sexy aus. Ja, die hatte auch ein ganz kurzes Höschen nur an. Mm. Und ganz, das, die war, denke ich mal, noch relativ jung, denke ich mal so 20, 22, ganz glatte, braune Haut. Sehr ekelhaft. Und da habe ich gesagt, holy shit. Also, kann schon geil aussehen, so eine ziemlich enorm durchtrainierte Frau, muss ich sagen. Big Sau, bitte. Hier bei Dieter. Ach so, ja. Habe ich jetzt verwechselt. Ich war schon wieder bei STR. Ich muss mich wieder runtersenden für Donnerstag. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und heute reden wir natürlich wieder mit euch über den VfB Stuttgart, über die neuesten Neuigkeiten rund um den Verein. Neueste Neuigkeiten, das die ist neuesten ja Neuigkeiten. Da habe ich aber bei Knippi und Knoppi gelernt. Ja, geht doch einiges ab. Das Schönste war wirklich, also ich lege es jedem ans Herz, das Fohlentaxi sich anzugucken. Toll, Knippi, Knoppi ist da in Full Effect, wie wir sagen. Gut, gehen wir nach Hause. Nächste Woche bist du im Urlaub, ne? Ja, nächste Woche bin ich im Urlaub. Wir müssten dann uns vorbereiten auf unsere große Sonderheftsendung. 17.8. ist gebucht, Freitagabend, mit Alkohol und Kiffe, wie wir ja sagen. Da müssen wir ordentlich einen rausbumsen, Jungs. So richtig meinst du wieder, ne? Wollen wir auch saufen, ne? Ja, zumindest so, dass ich am nächsten Tag noch fahren kann. Ich muss ja dann nach Berlin fahren am nächsten Tag. Am 18.8. Ja. Auch gesoffen oder Abschiedsfeier von der Alten. Wir müssen nicht unbedingt saufen. Doch, ich will aber. Dann machen wir's. 17.8. wird gesoffen und schönes Sonderheft aufgenommen. Wie gesagt, ihr könnt jetzt noch dazu beitragen, dass dieses Sonderheft auch wirklich aufgenommen wird, denn wir überlegen uns gerade, ob wir den Podcast nicht einstampfen, wenn wir nicht noch mehr Patreon-Zuwendungen bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist, was ich gerade mache. Doch, das macht Sinn. Immer den Hörer unter Druck setzen. Patreon.com/DieterCast. That's the way to go. Und an jeder dieser Stelle Euro kommt auch an. Ja, die Aktion sorgen, Dieter. Ihr könnt dabei sein und helfen. Ich möchte mal endlich mehr als nur die abgeschnittene Rinde vom Toastbrot essen können. Das wäre schön. Weil der Rest ist schon verschimmelt, weißt du? Pocho kaut auch nur drauf rum, der schluckt sie nicht runter. Am nächsten Tag kaut er nochmal, solange bis der Geschmack weggeht. Und dann spuckt das aus. Ja. Nee, also ich gebe das so wie so Vögel, ich erbreche das so halb, weißt du? Schön. Wie so Deep Throat, weißt du? Wenn man Kaffee lang genug hart werden lässt, kann man sie lutschen, habe ich gelesen. That's what she said. Nee, das glaube ich, der von Löwenzahn hat das, glaube ich, vorgemacht. Ne? Wenn er zu lange hart wird, dann nee, kann man nutzen. Vielen Dank übrigens nochmal an alle Patreonen da draußen, die uns unterstützen. Das ist uns wirklich sehr, sehr viel wert. Wir planen Großes, gerade für die neue Saison. Und es kann gut sein, dass bei Dieter 50+1 fällt bevor es in der Bundesliga fällt. Ja, aktuell sind wir noch nicht bereit, alle Anteile rauszuhauen. Sieht man ja auch. Wir sind momentan limitiert auf Patreon. Da kann man nur gewisse Anteile von Dieter sich sichern. Also nutzt diese Möglichkeit. Was ich jetzt gehört habe, ist, dass Chris auf seinem nächsten Auto alle Patreonen sich einkratzen lässt, glaube ich, an der Beifahrertür, oder? Das ist kein Thema. Nee, da musst du eine Stelle finden, die noch nicht zerkratzt ist. Okay. Schön. Also vielleicht wird es dann auch so sein, dass man es einfach mit neuem Lack drüber schreibt über die Kratzer. Einfach mit dem Edding drauf. Ja. Also, sichert euch diese Möglichkeit. In wirklich, also beim nächsten Stretch-Goal, da mache ich was. nee, komm, das machen wir. Wir machen ein Stretch-Goal. Hey, wir haben doch Stretch-Goals. Pocho kriegt ein neues Mikrofon, hat er abgelehnt. Ja, aber nee, das ist ja Quatsch. Ich will da nichts haben. Das ist doch, naja, aber darum geht es ja. Ich will da nichts haben, ich will da kein Mikrofon oder so. Verbessern. Ich mache irgendwas Verrücktes, irgendwas Flippiges, mache ich dann. Da überlege ich mir noch was. Das wird ein Riesenspaß. Bei 50.000 Euro im Monat, da mache ich was Verrücktes, springe ich nackt in den See. Nee, was ich schön finden würde. Mache ich mit bei 50.000 im Monat. Nee, der hat ja, Das muss man mal denken. Der Rummenigge hat doch manchmal so einen komischen Hut auf, wenn er so, gerade im Winter oder im Herbst, wenn er da bei Fußballspielen ist, hat er so einen Hut auf. Hat er einen Hut auf manchmal, wenn es so regnerisch ist, hat er so einen, hast du das noch nicht gesehen? Ja, ich weiß, dass er jetzt gerade einen Bart hat. Oh, anders, wir machen es noch besser. Uli Hoeneß trägt doch immer so einen Bayernschal. Den klaut der Chris dem Hoeneß. Rot-Weißen. Genau. Und zwar, das ist es. Wenn wir hier 10.000 Euro zusammenbekommen im Monat, dann fährt der Pocho mit dem Chris nach München. Da muss der Chris dem Uli Hoeneß den Bayernschal klauen. Ich stelle mir dann hole ich mir auch wieder Sky, um mir die Szene nochmal anzugucken, wenn sie das zeigen, wie ich dann auf der VIP-Tribüne, Pocho, ich kann das. Ich baller einfach volles Mett durch die Schranke. Volles Mett. Donner ich durch, renn auf die Tribüne, denn ich habe ja auch die Allianz Arena Tour gemacht. Ich weiß, wo es lang geht. Pocho, immer auf dem Fersen bleiben. Und dann hechte ich den Uli Hoeneß an und klau diesen Schal. Und dann werf ich ihn zu dir weiter. Und ich gehe dann so pfeifend weg und tue so, als wäre nichts gewesen wäre. Pocho nebelt vorher den Hoeneß mit einer ordentlichen Portion Haschisch ein. So. Aber absolut. Heroin. So, genau, spritzt dem Heroin in den Arsch. Gut. Jetzt gehen wir nach Hause und wir hören uns am 17. Leute, ich verlasse mich da drauf. Übrigens, der Kicker wird es dann jetzt wahrscheinlich werden. Ja. Ich habe immer noch nichts von der Sportbild gehört. Da schließen wir uns nochmal auf WhatsApp kurz. 17. Leute, geht's hier ordentlich zur Sache. Da wird geschmökert, da wird richtig schön im Kicker geschmökert. Gibt's da eigentlich eine Kassette dabei? Oh Gott. Ich habe mich jetzt erbrochen übers Mikrofon. Ist da eine Kassette dabei? Also nochmal 5 Euro mehr spendet bei Patreon. Ja, ist eine Kassette dabei. Ja, ich dachte, die ist nur bei Sportbild dabei, die gucke ich mir nicht an. Bei eine VHS-Kassette ist dabei oder ist die noch im Betamax-Format irgendwo? Nee, schon eine VHS. Nee, bei Sportbild sind nochmal so 40 Freiversionen von so Computerspielen dabei. Und eine AOL-Einstiegs-CD, ne? War das nicht? Von irgendeinem Pinball-Spiel. Genau, 120 Freistunden bei AOL war glaube ich dabei. Und Moorhuhn in komplett. Moorhuhn komplett. Geil. 30 Tage Free-Try. Ja. Und der Season Pass von Moorhuhn ist auch dabei. Also, wir spielen alles durch im Sonderheft. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.